Und in Lukas 9, 28 heißt es, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend, blitzend mit hellstem Licht. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, dass Jesus uns heute gemeinsam wirklich auf diesen Berg der Verklärung im Geist nehmen möchte. Er möchte, dass wir ihn sehen, wirklich mit seinem verherrlichten Angesicht. Also der gekreuzigt wurde, der gelitten hat, der unsere Schmerzen auf sich genommen hat, der unsere Wunden auf sich genommen hat, der unsere Sünden auf sich genommen hat. Er ist verherrlicht. Er ist verherrlicht. Er ist verherrlicht in alle Ewigkeit. In Offenbarung 1, Vers 12 heißt es, Johannes dreht sich um und er sieht die Stimme, die mit ihm redet. Und es heißt hier, und 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Oh, Jesus nimmt dich mit hinein. Er nimmt dich mit hinein auf den Berg der Verklärung, dass du ihn siehst. In seiner Herrlichkeit. Der Gekreuzigte und der Verherrlichte. Oh, schau auf ihn. Schau auf ihn, schau auf ihn. Weißt du, während du auf ihn schaust, passiert etwas. Während du auf den Verherrlichten schaust, passiert etwas. So etwas passiert es, als Jakobus und Petrus und Johannes auf Jesus schauten, auf sein verherrlichtes Angesicht. Da heißt es, es kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Sie waren noch nicht von neuem geboren. Sie fürchteten sich vor der Herrlichkeit Gottes. Wir müssen uns nicht fürchten. Wenn Jesus in dir lebt, musst du dich nicht fürchten vor der Herrlichkeit Gottes. Als sie in die Wolke hineinkamen. Wow. Also heute Morgen möchte er dich in die Wolke hineinkommen lassen. Heute Morgen möchte die Wolke der Herrlichkeit, ja, sie überschattet uns bereits, sie ist schon hier. Halleluja. Während wir Jesus anschauen in seinem verherrlichten Angesicht, überschattet uns die Wolke der Herrlichkeit und er lädt dich ein, hineinzugehen. Er lädt dich ein, hineinzukommen. Du kommst hinein in diese Wolke. Die Wolke kommt in den Raum und du kommst hinein in die Wolke. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für die Wolke deiner Herrlichkeit. Oh, Krankheit kann sich nicht halten in der Wolke deiner Herrlichkeit. Gebundenheit kann sich nicht halten in der Wolke deiner Herrlichkeit. Unfreiheit kann sich nicht halten in der Wolke deiner Herrlichkeit. Sünde kann sich nicht halten in der Wolke deiner Herrlichkeit. Oh, wir kommen hinein in die Wolke heute Morgen alle zusammen, jeder einzelne Herr. Herr, danke, dass du uns alle mitnimmst, Herr. So wie du damals Petrus und Jakobus und Johannes mitgenommen hast, Herr. So nimm uns alle mit hinein in die Wolke. Überschatte uns. Oh, oh, überschatte uns. Oh, da ist eine Überschattung. Halleluja. Oh, Svetlana, die Wolke überschattet dich. Eine Überschattung mit der Wolke. Oh, da ist eine Überschattung mit der Wolke. Da ist eine Überschattung mit der Wolke. Oh, da ist eine Überschattung mit der Wolke. die Wolke überschattet dich. Streck dich aus. Wir geraten hinein in die Wolke, Aurelia. Oh, die Wolke der Herrlichkeit. Oh, die Wolke der Herrlichkeit. Oh, die Wolke der Herrlichkeit. Fürchte dich nicht, sei nicht wie Petrus und Jakobus und Johannes, als sie noch nicht von neuem geboren waren. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Alles, was dir passieren kann in der Wolke, ist, dass du die Kontrolle verlierst. Aber weißt du, das ist eine gute Sache, weil Jesus möchte die Kontrolle in deinem Leben übernehmen. Jesus möchte dich überschatten. Jesus möchte dich überschatten. Oh, Margarita, Jesus möchte dich überschatten. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, da ist die Wolke, Waldraut, da ist die Wolke. Er möchte dich überschatten. Oh, jede Zelle deines Seins, jede Zelle deines Körpers, er überschattet dich. Oh. Halleluja. Versuch nicht, das Wirken Gottes zu kontrollieren. Versuch es nicht zu kontrollieren. Lass dich einfach hineinfallen. Also das ist die richtige Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes, ist, dass wir uns hineinfallen lassen im Vertrauen. Weißt du, Gott ist gut. Gott ist gut. Er hat nur gute Dinge für dich. Oh, er hat nur gute Dinge für dich. Oh, er hat nur gute Dinge für dich. Er hat nur gute Dinge für dich. Oh, da ist die Wolke. Wow. Molars. Oh, überschatte ihn. Oh. Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Wir geraten hinein in die Wolke. Auch du, wenn du über Livestream zuschaust, geh mit hinein. Da ist die Wolke, die dich überschattet. Oh. Oh. Oh. Astrid, da ist die Wolke, die dich überschattet. Das ist eine belebende Substanz. Die Herrlichkeit Gottes ist eine belebende Substanz. Die Herrlichkeit Gottes ist Leben, Leben. Also sie füllt dich wirklich auf, sie befriedigt dich. Lass dich einfach fallen in die Substanz der Herrlichkeit Gottes. Lass dich einfach fallen. Widersteh nicht der Wolke, widersteh nicht. Oh, du verlierst die Kontrolle. Halleluja. Das ist eine gute Sache. Oh, Jesus, wir sind im Raum deiner Herrlichkeit. Wir sind im Raum des Himmels. Du hast gesagt, wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Bring mir mal diese Dame da. Die Dame, genau. Komm mal hierher. Ja, genau. Du bist. Gott möchte dich tiefer in seine Wolke ziehen. Achtung, da kommt es. Wow! Bleib einfach. Sei ganz ruhig, ganz ruhig. Denk nichts, denk nichts, denk nichts, denk nichts, denk nichts. Halleluja. Halleluja. Also unser vieles Denken, es hindert manchmal den Heiligen Geist. Zu denken, was denkt jetzt der, was meint jetzt der? Verhalte ich mich richtig? Wie verhalte ich mich richtig? Weißt du, es geht nicht darum, dass du dich irgendwie richtig verhältst. Paulus hat so klar gesagt, nicht durch unser richtiges Verhalten kommen wir oder werden wir Teilhaber der Segnungen Gottes, werden wir Erben von Christus. Nicht durch unser perfektes Verhalten, sondern durch Glauben. Aus Gnade durch Glauben, also durch kindlichen Glauben, durch kindlichen Glauben. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Sind all die Segnungen, sind all die Wunder, ist alles, was du brauchst. Geh einfach ganz bewusst jetzt in diese Dimension seiner Herrlichkeit hinein. Geh hinein in seine Gegenwart. Lass dich überschatten von der Wolke. Und während wir dieses nächste Lied singen, beginn einfach dich auszustrecken in der Herrlichkeit Gottes. Wir stehen in seiner Gegenwart. Wir sind in seiner Herrlichkeit. Und dort empfangen wir jedes Wunder, das er für uns vorbereitet hat. Ich habe es am Anfang gesagt, der Himmel hängt voll. Die Wolken sind bereit zu regnen. Die Wunder sind bereit, hier auf der Erde zu passieren. Sie sind im Himmel bereits vorbereitet, wie Paulus sagt, die vorbereiteten Werke. Halleluja. Vergiss jetzt alles andere um dich herum. Vergiss alles, was um dich herum ist. Halleluja. Nochmal. In your glory we'll stand. I will stand and live. Vergiss alles andere und geh einfach nur da hinein. In your glory. Ein Wunder gibt, nachdem du dich ausstreckst in deinem Herzen, dann tu es gerade jetzt, dann geh gerade jetzt da rein, ergreife gerade jetzt dein Wunder, während du hineingreifst, während du mit deinem ganzen Herzen singst, oh, während du ihm die Ehre gibst. Es ist seine Herrlichkeit, es ist nicht ein Mensch, es ist nicht eine menschliche Salbung, sondern es ist die Herrlichkeit des Himmels, es ist die Substanz des Himmels. Streck dich aus, ergreif dein Wunder. Und verbind dich, indem du singst, mit deinem ganzen Herzen. Come on, mit eurem ganzen Herzen. Geh da rein. Oh, in your glory. empfangen es. Oh, wir empfangen es. Oh, da ist jemand, da ist eine Frau heute Morgen hier und du hast Probleme mit dem Laufen und es kommt von der Hüfte. Und Gott heilt dich jetzt gerade, Gott berührt dich jetzt gerade. Das ist eine Hüfte, die berührt, wenn eine Frau mit einem Hüftproblem und du hast Schwierigkeiten zu laufen. Wenn dich das betrifft, lauf einfach gerade mal jetzt hier nach vorne. Lauf einfach mal gerade jetzt hier nach vorne. Halleluja. Ich glaube, das hier in diesem rechten Bereich, rechts von mir gesehen ist, weil Halleluja, auf dieser Seite. Wenn dich das betrifft, dann lauf einfach ganz schnell nach vorne, weil Gott berührt dich gerade jetzt. Bist du das? Bist du das? Okay, Halleluja. Stell dich dahin. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck deine Hände aus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du diese Hüftgelenke gerade jetzt berührst mit deiner Kraft. Danke, Heiliger Geist. Danke. In Jesu Namen sei frei und los. Oh, oh, Ramasanda, Karamasanda, da, da, da. Oh, Shakarara, oh, Shakarara, oh, Rakarara, Karara, Karara. Danke, Jesus. Danke, da ist die Kraft Gottes. Oh, sie geht von oben bis unten durch deine Hüftgelenke gerade jetzt. Jesu Name, Jesu Name. Oh, da ist es, da ist es, da ist es. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Da ist eine Frau hier in der Mitte. Genau du. Leg mal deine Hand, genau du, leg mal deine Hand auf deine Brust. Gott möchte dich berühren, genau du. Ja, genau. Ja, Halleluja. Danke, Jesus, für deine Salbung, die sie gerade jetzt berührt, Herr. Danke, dass deine Salbung jetzt durch ihren ganzen Körper geht, Herr. Danke, dass Freiheit kommt, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist, der Herr, unser Arzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Beweg mal dein Bein. Beweg mal dieses linke Bein. Beweg mal dieses linke Bein. Ja, genau. Und jetzt, genau. Halleluja. Das ist hier die linke Hüfte gewesen, oder? Auch da? Okay. Aber da hast du auch Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Ne? Halleluja. Okay. Pass mal auf. Tu mal wechseln, die Beine bewegen. Wechseln, die Beine bewegen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie fühlt sich das an? Wird es leichter? Wird leichter. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus. Er berührt dich weiter. Er berührt dich weiter. Bleib da, bleib da. Halleluja. Oh, seine Kraft ist hier. Seine Kraft ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hier in dem Bereich. Ich sehe, wie einfach wie so eine kleine Wolke hier über diesem Bereich sich lagert. Und das sind Menschen, das sind einige hier in dem Bereich, sind einige, die Probleme haben mit den Augen. Und ich meine jetzt nicht nur, dass du eine Brille hast oder so, sondern wirklich einfach Dinge, die auch durch eine Brille nicht korrigiert werden können, so richtig, entweder Schleier oder Punkte oder Degeneration oder irgendwelche anderen Dinge. Hier in dem Bereich, streck mal deine Hand aus, wenn du da ein Problem hast mit den Augen. Ja, sind einige. Danke, Jesus. Danke, Jesus, es ist deine heilende Kraft. Gerade jetzt, da wirkt er. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr, die gerade jetzt die Augen berührt, Herr, in dem Namen von Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du den Schleier wegnimmst. Danke, Herr, dass du die Punkte wegnimmst, Herr. Danke, Herr, dass du die Makuladegeneration jetzt in die Ordnung Gottes bringst, Herr. Oh, seid frei und los. Frei und los. Frei und los in Jesu Namen. Leg mal eure Hand auf die Augen. Leg mal eure Hand auf die Augen, wenn du ein Augenproblem hast. In Jesu Namen. Ich befehle diesen Augen jetzt in dem Namen Jesus in die Ordnung Gottes zu kommen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt. Oh, da ist es. Da ist es. Oh. Da ist es. Da ist die Kraft Gottes. Halleluja. Halleluja. Ich weiß, da sind jetzt schon unmittelbar schon einige, die jetzt in diesem Moment feststellen werden, wenn du jetzt deine Hand wegnimmst vom Auge, dass die Punkte weg sind, dass der Schleier weg ist. Schau einfach mal ins Licht, schau einfach mal, was sich verändert hat oder das Verschwommene oder die Unklarheit, dass es weg ist in Jesu Namen. Schau einfach mal, wink mal mit deiner Hand, wenn du merkst, hat sich was verändert, wink einfach mal mit deiner Hand. Ja, da hat sich was verändert bei dir. Halleluja, danke Jesus, Halleluja. Schau, halt einfach aus, schau bei dir auch da hinten. Okay, danke Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben, Halleluja. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Das ist eine Person und das sind, ich habe das gesehen, zwei Tumore, die Jesus wegnehmen möchte. Zwei Tumore, ich weiß nicht, ob sie gutartig oder bösartig sind, aber zwei Tumore. Wen betrifft das? Komm ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Zwei Tumore in deinem Körper. Komm ganz schnell nach vorne. Es sind zwei. Bist du das? Komm her. Halleluja. Jesus möchte dich berühren. Oh, ich spüre das. Halleluja. Danke, Jesus. Leg mal die Hand auf die Stelle, wo die Tumore sind. Danke, Jesus. Oh, wir sind in der Wolke. Oh, lass uns es singen. In deiner Herrlichkeit stehen wir. Unsere Hände erheben wir. In deiner Herrlichkeit fangen wir. Jeder einzelne dieser Tumore, ich schelte euch in dem Namen Jesus und ich befehle euch aufzulösen durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jede Zelle, die nicht in diesen Körper gehört, löst dich auf, verschwinde. Teufel, lass ihn los in Jesu Namen. Ich schelte dich. Wow, jede Macht der Krankheit, komm raus aus ihm jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dort hinten links ist jemand und du hast ein Problem mit dem Zahnfleisch. Von mir aus gesehen, hinten links, von euch aus hinten rechts. Ist jemand, du hast ein Problem mit dem Zahnfleisch. Wink mal mit der Hand, wenn dich das betrifft. Da hinten, ganz hinten, ja genau. Streck deine Hand aus. Danke, Jesus, dass du jetzt diese Frau berührst, Herr, mit deiner Kraft, Herr, und dass diese Zahnfleisch jetzt in die Ordnung Gottes kommt. In dem Namen Jesus, danke für deine heilende Kraft, Herr, dass jetzt auf dieses Zahnfleisch kommt. In Jesu Namen, die Schmerzen gehen, auch diese Auflösungserscheinungen in Jesu Namen. Danke für deine rekreative Kraft, Herr, die jetzt dieses Zahnfleisch wiederherstellt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Jemand anders ist hier und du hast ein starkes Problem mit deiner Prostata. Es müsste ein Mann sein. Ein starkes Problem mit der Prostata. Eventuell ist sogar die Rede von einer Operation, aber ein starkes Problem mit der Prostata. Wen betrifft es? Wink einfach mal mit deiner Hand, wenn dich das betrifft. Ein Problem mit der Prostata bei dir. Komm her, einfach die 2 Meter nach vorne. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Danke, streck deine Hände aus. Oh, danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Oh, berühre ihn, Herr, in Jesu Namen, Herr. Oh, durch die Prostata durch, Herr, den ganzen Körper, Herr, in dem Namen Jesus. Göttliche Ordnung jetzt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, jemand ist hier auf der linken Seite und deine Hausnummer ist 17 und entweder du selber brauchst ein Wunder oder jemand in deinem Haus, aber Jesus sagt wirklich, ich muss heute in dein Haus eingehen, deswegen die Hausnummer 17, wen betrifft es? Bei dir. Und du brauchst ein Wunder oder jemand in deinem Haus? Ja, okay, komm her. Halleluja, danke Jesus, weil ich hatte das gesehen, dieses Wort, das Jesus zu Zachäus gesprochen hat, gesagt, heute muss ich in dein Haus einkehren. In Jesu Namen. Heute kommt er Haus. Oh, oh. Wenn Jesus in dein Haus kommt, dann verändert sich alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, es war auf der Seite. Halleluja. Ich weiß, dass einige da sind, die Haus Nummer 17 haben, aber es war genau auf der Seite. Es war genau da. Halleluja. Es war nicht irgendwo im Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand ist hier und du bist im Jahr 1974 geboren. Und zwar, du hattest schon Geburtstag dieses Jahr. Das heißt, wenn man es richtig ausrechnet, müsstest du 49 sein. Okay? Halleluja. Und Gott möchte etwas in deinem Leben tun. Weißt du, das 50. Jahr ist das Erlassjahr. Das 50. Jahr ist das Jahr des Neuanfangs. Das 50. Jahr ist das Jahr des Neubeginns. Das 50. Jahr ist das Jahr einer neuen Gunst auf deinem Leben. Halleluja. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Du bist im Jahr 1974 geboren. Du hattest schon Geburtstag. Wo? Komm her, komm her. Halleluja, komm hierher. Danke, Jesus. Du hattest schon Geburtstag? Das heißt, du bist im 50. Jahr. Stimmt es? Ja. Streck deine Hände aus. Halleluja. Streck deine Hände aus. Streck deine Hände aus. Streck deine Hände aus. Genau. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr, für diesen Neubeginn, Herr. Danke, Jesus, für diesen Neustart jetzt, Herr. Wirklich wie ein Boom, ein Oh, ein neuer Start in deinem Leben. In Jesu Namen. Oh, Gott tut etwas Neues in dir. Gott tut etwas Neues in dir. Alles, was du bisher gesehen hast, war nichts im Vergleich zu dem, was du sehen wirst. Halleluja. Das ist eine neue Ebene, das ist eine neue Stufe, das ist eine neue Dimension. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hier sind einige Personen. Ich glaube, mindestens zwei oder drei Personen. Und du hast starke Schmerzen beim Laufen. Und es kommt von den Fußsohlen. Es ist an den Fußsohlen. Entweder Fersensporn oder Hühnerauge oder sowas ähnliches. Mindestens zwei, drei Personen. Komm ganz schnell nach vorne. Gott möchte dich berühren. Wenn ein Wort für dich ist, komm einfach ganz schnell nach vorne. Weil sonst verpasst du deine Heilung. Überleg nicht lang, wenn das für dich ist. Sondern komm nach vorne in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, jeder Fersensporn, jeder Schmerz, jedes Hühnerauge, was auch immer es ist, was dich am Laufen hindert. Halleluja. Zwei, pass auf. Wenn du jetzt gerade die Kraft Gottes empfangen hast, dann fang einfach an, auf deinen Beinen ein bisschen herumzulaufen. Fang einfach mal an, rumzulaufen. Halleluja. Fang einfach mal an zu checken. Halleluja. Und danke, Jesus. Oh, danke. Machen wir so. Uhu. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie fühlt sich das an? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Wer merkt, dass die Schmerzen jetzt zurückgegangen sind oder ganz weg sind? Wer merkt es? Check es einfach. Check es einfach beim Laufen. Check es einfach. Bei dir. Halleluja. Okay, machen wir so. Machen wir weiter so. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, ist gut. Danke, Jesus. Halleluja. Bis bei dir. Ha? Bitte was? Das Hüpfen hast du dich nicht mehr getraut und jetzt hast du es probiert. Und wie ist es? Ja, hüpf nochmal. Come on. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, komm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, füll sie mit dem Heiligen Geist. Oh, dass sie gar nicht mehr denkt und dass sie gar nicht mehr überlegt. Halleluja. Danke, Jesus. Hüpf nochmal. Halleluja. Wuhu. Ist gut. Ja, Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Uhu. Danke, Jesus. Pass mal auf, wie lange hattest du das Problem? Warte mal, ich brauche mal kurz ein Mikro. Wie lange hattest du das Problem? Seit zwei, drei Jahren. Was war die Ursache? Da ist meine Sehne gerissen und wieder genäht worden. Aha. Kann ich davon mit und deswegen konntest du nicht abrollen? Ja, also wenn ich länger laufe, dann habe ich Schmerzen. Okay, und du hattest jetzt Schmerzen, also, als du kamst? Ich hatte Schmerzen, sagen wir mal. Und du hattest jetzt Schmerzen, als du kamst? Also da muss ich wirklich ein Stück laufen. Ah, okay, du hattest gar keinen Schmerz, also kannst, aber du hast dich seit zwei, drei Jahren hast du dich nicht mehr getraut zu hüpfen. Ja, das ist eine Weile. Und jetzt hast du bist du gehüpft? Ja, ich habe mich getraut. Und wie fühlt sich das an? Gut. Gut. Halleluja, Amen. Danke, Jesus, dass dieses Problem nicht mehr auftaucht. In Jesu Namen, Herr, danke, Vater. Danke für deine Kraft, Herr. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo ist der Fahad? Wo ist der Fahad, der gerade, genau, Jahrgang 74. Komm mal her. Komm mal her. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich wusste nicht, dass du Jahrgang 74 bist. Ah, siehst jünger aus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Gott möchte noch mal eine Dosis geben. Halleluja. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus in seiner Gegenwart. Wenn du irgendwo Schmerzen hattest in deinem Körper. Oh, danke, Jesus. Jemand ist hier im Raum und du hast das Problem, dass du deine Hand nicht richtig bewegen kannst. Deine Handgelenk. Da ist ein Problem im Handgelenk. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus. Gerade jetzt. Streck deine Hand aus. In Jesu Namen. Hand kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ein paar andere sind hier. Du hast Probleme mit den Fingern. Du kannst deine Finger nicht richtig bewegen. Arthrose geht jetzt raus. Arthritis geht jetzt raus aus deinen Fingerknochen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Beweg deine Finger. Beweg deine Hand. In Jesu Namen. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Halleluja. Wenn du merkst, die Schmerzen sind weg, dann gib ihm die Ehre, indem du einfach mal mit der Hand winkst. Indem du einfach mit beiden Händen winkst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, da drüben. Da auch. Danke, Jesus. Da. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Ja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jemand hier ganz rechts ist jemand und du hast ein Problem mit dem Knie. Und zwar ist es so, dass da wie Knorpelsubstanz im Knie fällt, hier in diesem Bereich. Und Gott berührt dich gerade jetzt. Wen betrifft es? Hier in diesem bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck deine Hände aus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Oh, danke, Jesus, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt aus dem Himmel, Herr, neue Knorpelsubstanz, Herr, in diese Knie freisetzt, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Neue Knorpelsubstanz jetzt, in Jesu Namen. Neue Knorpelsubstanz, neue Gelenkflüssigkeit, neue Schmiere, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für ein normal funktionierendes Knie jetzt, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, beweg es, beweg es, beweg es. Ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, wie ist es? Gut, Halleluja, danke Jesus, komm, hüpf mal ein bisschen. Oh, danke, yes, yes, yes, yes, yes, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, oh, Halleluja, oh, Halleluja, oh, Halleluja, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich hatte noch ein interessantes Wort gehabt, und zwar habe ich die Zahl 07031 gesehen. Und soviel ich weiß, ist das die Vorwahl vom Böblinger Raum irgendwie. Also Raum Böblingen, Sindelfingen. Und ich glaube, dass jemand da ist mit dieser Vorwahl. Ich weiß nicht, ob aus Böblingen, Sindelfingen, aber mit dieser Vorwahl. Moment. Ich glaube sicher, dass jemand da ist, der diese Vorwahl hat. Nein, aber das Punkt ist, da ist eine Lebensmittel- oder andere Unverträglichkeit, eine Unverträglichkeit in deinem Körper. Ja, eine Unverträglichkeit in deinem Körper. Ist da jemand? 07031, und da ist eine Unverträglichkeit in deinem Körper. Kann jemand damit was anfangen? Kann jemand damit was anfangen? 07031 und eine Unverträglichkeit. Es kann eine Lebensmittelunverträglichkeit sein, es kann irgendeine Unverträglichkeit von bestimmten Stoffen sein. Ist da jemand hier im Raum? Halleluja. Ansonsten bei dir, okay? Du hast die Telefonnummer 07031 und hast eine Lebensmittelunverträglichkeit? Ja, okay, komm her, dann bist du das ja. Halleluja. Warum so zurückhalten, wenn Gott dich so klar ruft? Manchmal sagen die, das Wort kann ich genauer treffen, dann sagen die Leute, naja, vielleicht ist ja noch jemand anders da. Na? Halleluja. Streck dich an. Ha? Ja, gegen Fluor. Ist eine Unverträglichkeit gegen Fluor. Ja, ich hatte irgendwas gesehen mit Unverträglichkeit. Ich wusste nicht, ob Lebensmittel oder was anderes. Fluor. Halleluja. Aber du bist aus dem Raum Böblingen. Halleluja. Jetzt weiß jeder, wo du wohnst. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein... Danke, Herr, für den Strom Gottes, Herr, der jetzt durch seinen Körper geht, Herr. Danke, Herr, dass dieser Körper jetzt in die Ordnung Gottes kommt und dass er nicht mehr länger diesen Stoff abstößt, Herr, in Jesu Namen, Herr. Sich nicht länger gegen diesen Stoff wehrt, Herr, in der Zahnpasta, in Jesu Namen. Danke, Vater, göttliche Ordnung in diesem Körper. Körper, in Jesu Namen, ich sage dir, Fluor ist eine gute Sache. Halleluja. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann hatte ich noch etwas gesehen, und zwar jemand ist hier und du wirst wirklich immer wieder massiv bombardiert von Gedanken. Und es ist so, du gebietest diesen Gedanken und... Also ich spreche jetzt nicht davon, jeder von uns wird mal bombardiert von irgendwelchen Gedanken. Aber ich spreche wirklich davon, es sind wirklich verwirrende Gedanken, wo du wirklich denkst, wow, ich drehe durch. So. Also wirklich verwirrende Gedanken. Und es ist so, du schickst sie weg, du gebietest diesen Gedanken, aber es ist wie wenn du in einen Mückenschwarm gekommen wärst. Egal, welche du wegschlägst, da ist sofort der Nächste da, die dich sticht. Ja? So. So ist es, ja, in deinem Leben. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Jesus möchte dich freisetzen. Jesus möchte dich freisetzen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du Quälgeist, in dem Namen von Jesus Christus. Ich schelte dich und ich befehle dir jetzt, aus diesem Sohn Gottes, aus seiner Seele herauszukommen, jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Frei und los. Oh! Frei und los. Frei und los. Halleluja. Oh! Frei und los. Frei und los. Halleluja. Halleluja. Oh, frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, Halleluja. Lass uns mal zusammen singen. There is power in the name of Jesus. Lass uns mal zusammen singen. There is power in the name of Jesus to break every chain. Halleluja. Break every chain. To break every chain. Pass auf, und wenn wir das singen, dann möchte ich einfach, dass jeder hier im Raum, weißt du, es kann sein, vielleicht wirst du auch von Symptomen geknechtet. Vielleicht sind es irgendwelche Umstände in deinem Leben, die dir Schwierigkeiten machen. Ich glaube, wenn wir jetzt damit dieses Lied singen, dann glaube ich, dass wirklich jede Kette hier im Raum fällt, auch über Livestream, jede Kette fällt, jede Kette lässt dich los in Jesu Namen. Jede Gebundenheit muss abfallen in Jesu Namen, weil in dem Namen Jesus ist Kraft. In dem Namen Jesus ist die Kraft, dich freizusetzen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns reingehen in diesen Raum der Freiheit. There is power in the name of Jesus. To break every chain. diese Freiheit hinein möchte, jeder, der in diese Freiheit des Geistes hinein möchte, komm einfach mal ganz schnell hier nach vorne. Halleluja, danke Jesus. Da ist der Geist der Freiheit. Ich brauche die Ordnung. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für den Geist der Freiheit. Oh, danke Jesus. Danke Jesus für den Geist der Freiheit. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus für den Geist der Freiheit. Danke Jesus für den Geist der Freiheit. Danke Jesus für den Geist der Freiheit. Oh, danke Jesus für den Geist der Freiheit. Danke Jesus für den Geist der Freiheit. Oh, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Oh, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Halleluja. Komm weiter nach vorne. Oh, komm weiter nach vorne. Oh, komm. Halleluja. Da ist Freiheit. Oh, wenn du Freiheit möchtest, komm nach vorne. In Jesu Namen. Oh, danke Jesus. Oh, da ist Freiheit. Wenn du Freiheit möchtest, komm nach vorne. Oh, Shakara Masandarada. Oh, Sakara Namaso Korarabasakaradarada. Komm, Korabasandarabashara. Oh, Rabasandarada. Oh, Sakara Namaso Korarabasha. Eh, Rabasandarabashara. Oh, Rabasandarada. Oh, da ist der Geist der Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, geh hier rüber. Oh, Chakaramando Korabasandarada. Oh, Sakaranamando Dororor. Chakaranamasororo. Oh, danke Jesus, Herr, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Oh, Freiheit in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Danke Jesus. Da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Komm, da ist noch mehr. Oh, da ist noch mehr. Oh, Freiheit. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Oh, Freiheit. Freiheit. Freiheit. Freiheit. Freiheit. Danke, Jesus. Oh, Freiheit. Nimm sie rein in deine Freiheit. Oh, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, Freiheit. Freiheit. Freiheit. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei durch dich, Sam. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei durch dich. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei durch dich. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei durch dich. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei durch dich. Ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei. Dein Geist ist, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Danke, Jesus, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Halleluja. Wir preisen dich. Ich habe noch jemand gesehen, das kann auch jemand über Livestream sein, aber jemand... Ich habe die Zahl 28 gesehen und jemand hat entweder mit 28 Jahren oder vor 28 Jahren einen Unfall gehabt und leidet immer noch unter den Folgen davon. Und Gott möchte Freiheit bringen. Entweder mit 28 Jahren oder vor 28 Jahren hattest du einen Unfall und Jesus möchte dich frei machen von den Folgen. Ist da jemand hier vor Ort, den das betrifft? Dann kannst du nach vorne kommen. Ansonsten glaube ich fast, dass jemand über Livestream ist, weil das, ich hatte eher stärker den Eindruck, dass jemand über Livestream ist. Also wenn du über Livestream zuschaust, dann streck deine Hand gerade jetzt aus und schreib uns eine E-Mail hinterher, okay? Weil Jesus berührt dich gerade jetzt in dem Namen Jesus. Ich setze dich frei von diesen Folgen dieses Unfalls, ja? Halleluja, ein Autounfall, ja, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du jetzt diese Person freisetzt von diesen Folgen dieses Unfalls in dem Namen von Jesus. Und jetzt diesen Körper und auch die Seele wieder in die Ordnung bringst, Herr, so wie wenn es nie passiert wäre, Herr. In Jesu Namen. Wenn du über Livestream zuschaust und Jesus berührt dich, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Ja. Auch wenn du mit irgendetwas anderem berührt wirst während dieses Gottesdienstes, schreib uns einfach die E-Mail an wunder@glorylife.de. Wir wollen von dir hören. Weil auch wenn du über Livestream zuschaust, ist es trotzdem so im Geist, ist es außer Raum und Zeit. Und du sollst einfach Zeugnis geben von dem, was Jesus getan hat. Weil indem du Jesus die Ehre gibst, bezeugst du dein Wunder und machst dein Wunder fest. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt dürft ihr Platz nehmen, ihr Lieben. Während du auf den Platz gehst, drück noch mal jemand, sag schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Herzlich willkommen in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Könnt ihr das Pult? Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat schon viele Wunder getan, aber er wird noch mehr Wunder tun heute Morgen. Halleluja. Wie von euch sind bereit, noch mehr zu empfangen? Wie von euch haben schon genug? Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Halleluja. Weißt du dann? Halleluja. Johannes 17, 22. Ich habe das letzten Sonntag diese Bibelstelle schon vorgelesen. Ich lese heute zum Anfang nochmal vor. Und da heißt es, und die Herrlichkeit, sagt Jesus, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, dass er möchte, dass wir in eins vollendet werden mit ihm und mit dem Vater und damit mit der Herrlichkeit Gottes. Und damit auch miteinander. Amen. Er möchte mit anderen Worten, dass wir synchronisiert werden. Das habe ich letzten Sonntag schon gesagt, dass wir synchronisiert werden mit seiner Herrlichkeit. Sag mal, synchronisiert mit der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Also Jesus Christus hat vor 2000 Jahren die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen und wurde ein Mensch hier auf der Erde, so wie du und ich. Er wurde der Menschensohn genannt. Er hat sich selber der Menschensohn genannt. Er wurde ein Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne außerhalb der Herrlichkeit des Vaters waren, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Das ist das Evangelium. Das volle Evangelium heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden aus den Toten und mit Christus versetzt an himmlische Orte, versetzt in die Herrlichkeit Gottes. Das ganze Werk von Jesus, das ganze Erlösungswerk von Jesus vom Kreuz bis in die Herrlichkeit zurück zum Vater. Dieses gesamte Werk hat er stellvertretend für uns vollbracht, damit wir den gleichen Weg gehen können wie er, nämlich durch das Kreuz in die Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Und diese Herrlichkeit, von der er spricht, ist nicht eben erst uns gegeben in dem Moment, wo wir unseren irdischen Körper verlassen und sterben oder entrückt werden, sondern diese Herrlichkeit ist uns gegeben durch Glauben. Amen. Johannes 11, 40. Wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier in Johannes 17, 22 sagt Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Also Gott möchte, dass du in der Wolke lebst. Amen. Halleluja. Was Jesus den Jüngern als ein Vorschatten offenbart hat, bevor er das Erlösungswerk vollbracht hatte, als er auf dem Berg der Verklärung, ich habe es vorher vorgelesen, als er auf dem Berg der Verklärung verklärt wurde und die Wolke der Herrlichkeit sich auf ihn lagerte und sie in die Wolke hineinkamen, das war ein Vorschatten für das Leben der Söhne und Töchter Gottes im neuen Bund. Amen. Sag mal, im neuen Bund. Sag mal zu deinem Nachbarn, der neue Bund ist besser als der alte Bund. Ja, Paulus hat es verglichen, er hat gesagt, wenn der alte Bund schon in Herrlichkeit passiert ist, so wie Mose die Herrlichkeit auf seinem Angesicht hatte, sodass er sich eine Decke drüber tun musste, weil die Herrlichkeit zu stark war für das Volk zum Ertragen. Wenn schon die Herrlichkeit bei Mose so gewaltig war, sagt er, viel, viel größer ist die Herrlichkeit des neuen Bundes. Er sagt sogar, die Herrlichkeit des alten Bundes ist keine Herrlichkeit im Vergleich zur Herrlichkeit des neuen Bundes. Amen. Und diese Herrlichkeit bedeutet genau das, was Jesus hier in Johannes 17, 22 sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Weißt du, nicht irgendeine Herrlichkeit, nicht ein bisschen Herrlichkeit, nicht einen kleinen Teil von der Herrlichkeit, sondern Jesus sagt ganz schlicht, er sagt einfach, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wie von euch glauben, dass der Vater Jesus nichts vorenthält? Amen. Wie von euch glauben, dass der Vater Jesus nicht eine Herrlichkeit zweiter Klasse gegeben hat? Oder ein Teil von seiner Herrlichkeit. Nein, das Wort sagt, er ist der Erbe, der Sohn ist der Erbe. Und was bekommt der Erbe? Der Erbe bekommt alles, was der Vater hat. So ist es nun mal. Jedenfalls, wenn du der einzige Sohn bist. Amen. Und das Wort Gottes, Paulus sagt, durch Jesus sind auch wir genauso Söhne wie der erstgeborene Sohn Gottes. Das heißt, in Christus, er sagt, sind wir Miterben derselben Herrlichkeit. Kein bisschen weniger Herrlichkeit als die Herrlichkeit von Jesus Christus. Das muss dir immer wieder geben. Weißt du, so viele Christen haben ein Problem damit, weil sie denken, oh, wenn ich das wirklich glaube, dann werde ich am Ende noch stolz. Ich sag dir, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du es nicht glaubst, bist du stolz. Warum? Weil du glaubst nicht das Wort Gottes. Du glaubst nicht, was das Wort Gottes sagt. Unglaube ist Stolz. Glaube kommt durch Beugen. Glaube kommt durch Anerkennung dessen, was Gott sagt. Anstatt immer das anzuerkennen, was dein Gefühl sagt, was deine Gedanken sagen, was deine Umstände sagen, anstattdessen solltest du lernen, anzuerkennen, was das Wort Gottes sagt. Amen. Und wenn dich jemand fragt und sagt, wo bist du denn zu Hause, dann solltest wie aus der Pistole geschossen kommen und du solltest sagen, im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dann solltest du sagen, herrlichkeitsmäßig. Du könntest auch sagen, Jesusmäßig. Das ist wirklich ein gutes Wort. Ja? Sagt man, gerade im Schwäbischen sagt man es ja, Jesusmäßig gut. Er sagt ja, wie, weißt du, die einzigen, die wirklich Jesusmäßig sind, sind die Kinder Gottes, also du und ich. Wir sind Jesusmäßig, wir sind wie er ist in dieser Welt. Halleluja! So wie er ist, so seid ihr in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17. Oh, danke Jesus. Amen. Weißt du, das ist darum sagt Jesus hier, er sagt, ja, an dieser Tatsache, an dieser Realität könnt ihr erkennen, dass, oder kann die Welt erkennen, dass du, Vater, sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also er liebt dich kein bisschen weniger, als er Jesus, den Erstgeborenen, geliebt hat. Weißt du, welcher Vater, welcher irdische Vater, jedenfalls, wenn er gesund ist in seiner Seele, wird eines seiner Kinder mehr lieben als das andere Kind. Das ist eigentlich das, was No-Go ist. Verstehst du? Die Liebe sollte gleich sein. Amen. Wie viel mehr der Vater im Himmel, der ein guter, gesunder, geheilter Vater ist. Amen. Halleluja. Er hat keine Lieblinge oder umgekehrt, ich sage immer gern, er hat nur Lieblinge. Manche sagen, er hat keine Lieblinge, ich sage lieber, er hat nur Lieblinge. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Liebling Gottes, du. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow, ich kann die Herrlichkeit Gottes spüren, weißt du? Wann immer wir uns bewusst machen, was Jesus getan hat, wenn immer wir uns bewusst machen, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, dieses wunderbare, herrliche Evangelium, das volle Evangelium, das leider noch vielen, selbst Christen, unbekannt ist, ja, weil sie haben nur einen Teil des Evangeliums gehört. Sie haben gehört, ja, Jesus vergibt dir deine Sünde. Und das ist ein Teil und das ist wichtig und das ist richtig. Oder manche haben dann noch gehört, ja, Jesus heilt deine Krankheiten und das ist auch wichtig und das ist auch richtig und das ist auch ein Teil. Aber ich sag dir, das volle Evangelium ist, Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters aufgegeben, ist zurückgegangen in die Herrlichkeit, damit wir dieselbe Herrlichkeit empfangen können, wie er sie hatte, damit wir, und damit wir wie er sind in dieser Welt. Amen. Er, der Erstgeborene, wir, die Brüder oder Schwestern. Halleluja. Weißt du, wenn dir das bewusst wird, dann liebst du Jesus noch mehr. Amen. Wenn dir das bewusst wird, weißt du, Jesus hat sich selber entäußert, damit wir verherrlicht werden. Damit wir ein Herrlichkeitsleben leben können. Also das ist nicht nur irgend so eine Sondererkenntnis, sondern das ist das Evangelium, ihr Lieben. Halleluja, es wird Zeit, dass der Leib Christi das Evangelium voll glaubt. Und nicht nur so ein Teil. Und der Rest bleibt irgendwie so im Dunkeln und im Nebel und im Seelischen und dann oder so, eben so nach dem Motto, ja, eines Tages werden wir seine Herrlichkeit sehen. Weißt du, Jesus hat nicht zu seinen Jüngern gesagt, eines Tages werdet ihr meine Herrlichkeit sehen, sondern er hat gesagt, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Weißt du, wenn du im Himmel bist, dann brauchst du nicht mehr glauben. Dann ist sowieso alles unverhüllt. Also wenn Jesus sagt, wenn du nur glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, dann spricht er nicht vom Leben nach dem Tod, sondern spricht er von deinem Leben jetzt und hier. Wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes zu deinem Lebensraum machen und du wirst erleben, dass die Wirksamkeiten der Herrlichkeit Gottes in dein Leben hineinkommen, mehr und mehr und dein Leben mehr und mehr durchdringen. Amen. Oh, Halleluja. Das begeistert mich immer wieder. Weißt du, warum hat Jesus gesagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Warum hat er gesagt, ich bin der Weg? Der Weg wohin? Der Weg in die Herrlichkeit. Amen. Der Weg in den Himmel. Der Weg ist frei. Der Himmel ist offen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ist seit 2000 Jahren unnötig zu singen. Ja, siehst du, tut mir leid. Es ist ein schönes Lied, wirklich. Also von der Melodie her, ja. Ein bisschen arg getragen für meinen Geschmack, aber ganz nett. Aber weißt du, der Text ist, kommt 2000 Jahre zu spät. Ja, ist so. Oder zu früh, besser gesagt. Nein, zu spät. Okay. Alles klar, ja, zu spät. Sagen wir mal, wenn im Jahr 25 nach Christus jemand gesungen hat, O Heiland, reiß die Himmel auf, dann hat er richtig gesungen. Amen. Aber wenn jemand im Jahr 35 nach Christus immer noch gesungen hat, O Heiland, reiß die Himmel auf, dann hat er was verpasst. Weil spätestens, ich meine, man weiß nicht ganz genau, war es im Jahr 30 nach Christus, war es im Jahr 33 nach Christus, wie auch immer. Aber irgendwann in einem dieser Jahre hat Jesus das Erlösungswerk vollbracht, ist in den Himmel gegangen, hat seinen Geist ausgegossen auf die Gemeinde und seither ist der Himmel offen und da gibt's nichts mehr aufzureißen, sondern der Himmel ist offen. Halleluja. Erkennen wir es ein für alle Mal an. Glauben wir es. Halleluja. Anstatt immer wieder Lieder zu singen, die uns immer wieder um 2000 Jahre zurückwerfen. Zurück in den alten Bund. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, der neue Bund ist wirklich ein besserer Bund. Halleluja. Schau, und jetzt gehen wir mal in die Apostelgeschichte. Jetzt schauen wir mal rein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Er sagt mit anderen Worten, wenn der Himmel aufgetan wird, und das ist am Pfingsten passiert, wenn der Himmel aufgetan wird, dann werdet ihr Kraft empfangen. Halleluja. Woher kommt diese Kraft? Aus der Herrlichkeit. Amen. Ihr werdet Kraft empfangen. Und diese Kraft ist für etwas ganz Bestimmtes gegeben, nämlich meine Zeugen zu sein, sagt er. Was bedeutet das? Jesus hat es detailliert gesagt in Matthäus 10, 7 zu seinen Jüngern. Er hat gesagt, Zeuge sein sieht folgendermaßen aus. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Mit anderen Worten, verkündigt die gute Botschaft. Der Himmel ist offen. Die Herrlichkeit ist hier. Halleluja. Jeder, der Jesus glaubt, kann ein Herrlichkeitsleben haben. Verkündigt diese gute Botschaft. Dafür habt ihr Kraft empfangen. Sag mal, Kraft. Ja, das klingt bei manchen noch nicht so, wie wenn sie Kraft hätten. Also das ist immer wichtig, dass du die Worte, die du aussprichst, im Bewusstsein dessen aussprichst, was sie aussagen. Jedenfalls, wenn es die richtigen Worte sind. Also sag nochmal, Kraft. Halleluja. Ihr werdet Kraft empfangen. Wozu empfangt ihr diese Kraft? Ihr empfangt diese Kraft, um das Evangelium zu predigen. Um die frohe Botschaft zu predigen. Das volle Evangelium. Vom Kreuz bis zum Thron. Vom Leiden bis zur Herrlichkeit. Dieses volle Evangelium zu verkünden. Dafür empfangt ihr Kraft. Und wofür empfangt ihr noch Kraft? Er spricht weiter. Und er sagt, heilt Kranke. Halleluja. Also die Kraft Gottes ist die Verbindungskanal zwischen der Herrlichkeit des Himmels und dem, was hier auf dieser Erde ist. Wenn du hier auf dieser Erde zum Beispiel Krankheit hast, irgendwo, in irgendeinem Körper, ist Krankheit. Was braucht es? Es braucht eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, damit Krankheit nicht mehr Krankheit ist. Weil im Himmel gibt es keine Krankheit. Kannst du es sehen? Im Himmel gibt es keine Krankheit. Also, wenn du den Himmel mit der Erde verbindest, was passiert dann mit Krankheit? Sie verschwindet. Was bewirkt, dass der Himmel auf die Erde kommt? Die Kraft Gottes. Amen. Kannst du sehen? Die Kraft Gottes. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch eine wirklich gute Botschaft. Sagt er das? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Klingt es doch so wunderbar. Auch. Alles richtig. Aber er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes und zwar wozu? Zum Heil jedem, der daran glaubt. zum Heil. Was heißt Heil? Heil heißt Soteria im Griechischen. Und das ist ein umfassendes Wort für Heilung, für Befreiung, für Wohlergehen, für einfach für eine Synchronisation, komplette Synchronisation der Erde mit dem Himmel. Wie von euch können noch ein bisschen mehr Synchronisation ihres Lebens und ihrer Lebensumstände mit dem Himmel gebrauchen? Ich auch. Amen. Was ist der Weg? Der Weg ist die Kraft Gottes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Das heißt, unser Ziel muss sein, die Kraft Gottes hier auf dieser Erde zu kanalisieren. Die Kraft Gottes hier auf dieser Erde, zum Beispiel zu den Kranken. Zum Beispiel, wir gehen noch weiter. Heilt Kranke war das Erste. Zweitens, nein, nicht treibt Dämonen aus, ist das Zweite, das denken viele. Das Zweite ist, weckt Tote auf. Das streichen wir immer gerne in der Christenheit. Sagen wir, Tote auferwecken, das ist zu heiß. Nein, die Kraft Gottes, um Tote aufzuerwecken. Halleluja, geistlich Tote, seelisch Tote, körperlich Tote. Sag mal, die Kraft Gottes, Tote aufzuerwecken, ist in mir. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Weil das ist das Evangelium. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das Evangelium. Wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese neue Schöpfung hat die Kraft, Kranke zu heilen. Sie hat die Kraft, zweitens Tote aufzuerwecken. Und dann kommt drittens, und da hast du recht, dann kommt drittens, Dämonen auszutreiben. Amen. Die Kraft Gottes ist die Verbindung zwischen der dämonenfreien Zone des Himmels und dieser Erde, auf der noch manchmal so manches kreucht und fleucht. Oder? Sagt man es dem Nachbarn, bei dir natürlich nicht. Okay? Die Kraft Gottes bringt die Freiheit des Himmels hier auf dieser Erde. Weil wo der Geist des Herrn ist, was ist da, wo der Geist des Herrn ist? Da ist Freiheit. Wuhu! Halleluja! Freiheit. Freiheit, das Evangelium zu verkünden. Freiheit zu leben wie Jesus auf dieser Erde. Weißt du, ich will nicht leben wie Gott in Frankreich. Das ist auch vielleicht keine Ahnung, wie das ist. Ich möchte leben wie Jesus auf dieser Erde. Halleluja. Weil das ist mir verheißen. In der Bibel steht nicht, ihr werdet leben wie Gott in Frankreich. In der Bibel steht, ihr werdet leben wie Jesus hier auf dieser Welt. Ihr seid, wie er ist in dieser Welt. Ihr habt das Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde habt ihr empfangen. Ja, ihr werdet Kraft empfangen. Wann haben Sie Kraft empfangen? An Pfingsten vor 2000 Jahren. Wann empfangen wir Kraft? Jeden Tag neu, wenn wir uns danach ausstrecken. Amen. Warum? Weil der Himmel offen ist. Weißt du, vor Jahren war ich total erstaunt, als Gott zu mir gesagt hat, und ich dachte, wow, wer denkt Gott denn, dass ich bin? Ja, hat er zu mir gesagt, und hat gesagt, Georg, du hast jederzeit freien Zugang zu jeder Kraftwirkung im Himmel, die du hier auf der Erde brauchst. Da dachte ich, wow, was für eine Auszeichnung. Herr, habe ich mich jetzt besonders qualifiziert? Habe ich eine neue Stufe der Heiligkeit erreicht? Oder was ist passiert? Und erst mit der Zeit wurde mir klar, hey, das gilt ja für jeden Christen. Amen. Es gilt ja für jeden Christen. Gott hat den Himmel aufgemacht. Amen. Die Kraft Gottes steht zur Verfügung. Wir müssen sie nur anzapfen. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und dann heilt Kranke. Das heißt, zieht die Kraft Gottes für Heilung hier auf die Erde. Weckt Tote auf, das heißt, zieht die Kraft Gottes zur Totenauferweckung hier auf die Erde. Wie macht man das? Indem man zu dem Toten sagt, in Jesu Namen, du Geist des Todes, komm raus aus diesem Menschen. Geist des Lebens, komm zurück in diesen Menschen. Halleluja. Natürlich geführt vom Heiligen Geist. Ja. Gott hat dich nicht beauftragt, sämtliche Friedhöfe zu lernen. Der letzten 3 Jahrhunderte oder so. Halleluja. Du bist geführt vom Heiligen Geist. Aber er hatte die Kraft gegeben, Tote aufzuerwecken. Und das vierte, was er sagt, er hat dir die Kraft gegeben, Aussätzige zu reinigen. Das ist ein biblischer Sprachgebrauch, der sich letztendlich speziell auf alle Hautkrankheiten bezieht. Aussatz war jede Art von Hautkrankheit. Du kannst es nachlesen im Alten Bund, wenn sie über Aussatz sprechen, da sprechen sie auch von Krätze, von Schuppenflechte, von Neurodermitis, was auch immer es ist. Er hat dir die Kraft gegeben, Hautkrankheiten zu reinigen. Ich weiß nicht, warum es da speziell erwähnt wird. Es ist so, deswegen wollen wir es nicht weglassen. Ja, manche sagen, ja, es ist doch Heilung. Keine Ahnung, Jesus wird schon gewusst haben, warum er es gesagt hat. Er hat gesagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Amen. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst habt ihr es empfangen. Sagt zu deinem Nachbarn, du hast es empfangen. Du hast es empfangen. Er sagt nicht, umsonst werdet ihr es empfangen, wenn ihr besonders brav seid, wenn ihr euch besonders qualifiziert, sondern er hat gesagt, umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt ihr es weiter. Es ist vollbracht. Die Kraft Gottes ist zugänglich für diese Erde. Alles, was du jetzt noch tun musst, ist, diese Kraft Gottes hier auf diese Erde zu kanalisieren. Amen. Jetzt sagst du, ja, wie mache ich das? Ich habe die Kraft, genau. Sie sagt, genau, ja, das wollte ich jetzt noch mal wissen. Okay? Amen, gut, dass du gefragt hast. Halleluja. Wie mache ich das? Wie kanalisiere ich die Kraft Gottes hier auf die Erde? Wir schauen uns einfach mal Jesus an. Beziehungsweise wir fangen ganz am Anfang an. Wie hat Gott es gemacht, um aus Chaos, hier aus dieser Erde, das heißt ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, Chaos war, ja, die Erde war wüst und leer. Das heißt so viel wie es war Chaos. Es war einfach, nichts war geordnet, nichts war geschaffen. Es war einfach Finsternis, Chaos. Wie hat Gott es gemacht, aus Chaos diese wunderschöne Welt zu schaffen? Wie hat er es gemacht? Hallo? Er sprach. Das Erste, was er sprach, war, er sprach, es werde Licht. Wow. Weißt du, in dem Moment, glaube ich nicht, wurden nicht Tag und Nacht geschaffen, als er sagte, es werde Licht, weil das wird erst in einem späteren Schöpfungstag geschaffen, sondern in diesem ersten Schöpfungstag hat Gott einfach sein Licht, mit anderen Worten, seine Herrlichkeitsenergie in dieses Chaos hineingeblasen. Er hat gesagt, so, jetzt geht's los, jetzt schaffen wir etwas Neues. Hier ist meine Power, hier ist meine Energie, hier ist meine Kraft. Puh! Es werde Licht. Und die Kraft Gottes war da. In der Schöpfung. Amen. Und auf dieser Basis hat er weiter geschaffen. Und was hat er dann getan? Als Nächstes hat er wieder, er sprach. Und Gott sprach. Und er sprach, und er sprach, und er sprach. Und siehe, es war sehr gut. Alles, was er schuf, war perfekt. Warum? Weil es aus seiner Herrlichkeit heraus erschaffen wurde. Es ist interessant, dass die Quantenphysiker zum Beispiel uns heutzutage lehren, dass selbst jedes Atom, das man ja früher sagte, das ist das kleinste Teilchen, das es gibt, das Atom oder dann die Elektronen und Protonen und so weiter, aber dass selbst diese kleinsten Teilchen wiederum aus noch, in Anführungszeichen, kleineren oder man könnte auch sagen anderen Teilchen bestehen. Und diese Teilchen haben so an sich, dass sie eigentlich einerseits Wellen sind, andererseits Teilchen. Sie können Teilchen oder Wellen in einem sein. Und ich glaube, das spricht davon, dass tatsächlich alles Geschaffene durchdrungen ist, ich sag mal, vom Schall Gottes. Gott sprach und eine Welle ging aus. Eine bestimmte Wellenlänge ging aus. Welle ging aus und diese Welle hat geschaffen. Gott sprach und es wurde. Halleluja. Mit anderen Worten, durch sein Wort kanalisierte er seine perfekte Herrlichkeitsordnung hier auf dieser Erde. Es war alles sehr gut, es war alles perfekt. Die perfekte Frequenz vom Himmel, perfekte Schöpfung. Und dann kam eine Störfrequenz. Amen. Ich sage es jetzt einfach mal, ich rede es jetzt mal einfach ein bisschen modern. Ja? Eine Störfrequenz. Diese Störfrequenz kam durch den Sündenfall. Amen. Durch den Sündenfall wurde die Schöpfung, die sehr gut war, pervertiert, weil die Sünde alles pervertiert. Die Rebellion gegen Gott, die Ablehnung Gottes, die Weigerung, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen, denn er hatte klar gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von diesem einen einzigen dürft ihr nicht essen, weil das tut euch nicht gut. Ihr werdet sterben, hat er sogar klar gesagt. Ja? Aber anstatt dem Wort Gottes zu vertrauen, haben sie gedacht, sie wissen es besser. Kommt es dir bekannt vor? Kennst du jemanden, dem es auch schon mal so gegangen ist? Vielleicht schläft er sogar in deinem eigenen Bett. Halleluja. Amen. Halleluja. Und damit kam alles aus der Balance. Ja, die Störfrequenz störte. Du könntest es so sagen, weißt du, wenn alles aus diesem Schall Gottes besteht, Und durch den Schall Gottes perfekt war, so kam plötzlich eine Störfrequenz in diese Teilchen. Stellst du von mir aus vor, auf diesem Quantenlevel, wie auch immer, kam diese Störfrequenz rein, ja, und plötzlich war alles nicht mehr so perfekt, wie es mal war. Alles. Ich meine, die ganze Schöpfung ist unperfekt heute, wenn wir sie so sehen. Sie ist zwar perfekt gemacht, wenn du einen Baum anschaust, dann ist der perfekt gemacht, nur er hat ein Problem. Er lässt seine Blätter fallen, im Winter sieht er nicht mehr so schön aus. Irgendwann stirbt er, wird morsch, wird alt und so weiter. Verfall, Tod, Krankheit, alle diese Dinge sind in die Schöpfung hineingekommen durch die Störfrequenz, die die Krone der Schöpfung, nämlich der Mensch, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen war, in die Schöpfung hineingeblasen hat. Weißt du, Tiere hätten diese Störfrequenz gar nie bewirken können, weil sie waren nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das konnte nur der Mensch. Aber in dem Moment, wo das Ebenbild Gottes pervertiert war, und schau in die Welt bis heute, was macht der Teufel? Er versucht, das Ebenbild Gottes zu pervertieren. In jeder Hinsicht. Er versucht, Menschen zu pervertieren, in jeder Hinsicht. Damit meine ich nicht nur sexuelle Perversion, sondern genauso Gewalt, Unrecht, all diese Dinge, Zerstörung. All das ist eine Perversion des ursprünglichen Ebenbildes Gottes, von dem Gott sagte, es war sehr gut. Amen. Aber dann kam Jesus. Sag zu deinem Nachbarn, aber dann kam Jesus. Und was machte Jesus? Jesus machte den Weg wieder frei in die Herrlichkeit Gottes, also in die ursprüngliche Frequenz des Vaters. Mit anderen Worten, Jesus machte den Weg frei zur Wiederherstellung dieser gesamten Schöpfung. Deswegen heißt in Römer 8, Vers 19, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne und die Töchter Gottes offenbar werden. Das heißt, dass sie sichtbar werden. Dass Söhne und Töchter Gottes aufstehen und zum Kanal sich machen lassen für die Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde. Damit das, was pervertiert worden ist durch die Störfrequenz des Teufels, wieder in die göttliche Ordnung zurückkommt. Und dafür bist du und ich gesetzt und gefragt und berufen und bestimmt und befähigt. Amen. Und jetzt kommen wir nochmal zu deiner Frage zurück. Wie machst du das? Wir haben es ja immer noch nicht wirklich beantwortet. Aber du hast schon etwas gehört. Was hat Gott gemacht am Anfang? Er sprach. Was hat Jesus gemacht, als er über diese Erde ging und uns vorgemacht hat, weil wir wollen von Jesus lernen. Er hat es ja vorgemacht in den Evangelien. Er hat die Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde geholt. Er hat die Kranken geheilt. Er hat die Dämonisierten befreit. Er hat Umstände verwandelt, Situationen, Menschen, die in Not waren. Hat er die Situation verwandelt. Die ehebrecherische Frau wird nie wieder dieselbe sein nach dieser versuchten Steinigung und der Begnadigung durch Jesus. Er hat einfach den Himmel, er hat die Liebe Gottes auf die Erde gebracht. Er hat es getan. Wie hat er das getan? Wie tun wir das? Ich sage dir, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Also schauen wir es uns an. Schauen wir mal, beginnen wir mal in, ich hatte irgendwie die letzten Tage so vom Heiligen Geist auf dem Herzen, einfach mir das mal anzuschauen, wie Jesus die Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde gebracht hat, beziehungsweise wie er den Himmel mit der Erde synchronisiert hat, und zwar anhand des Lukas-Evangeliums. Ich bin einfach mal von Anfang des Lukas-Evangeliums bis zum Ende des Lukas-Evangeliums durchgegangen und habe mir all die Geschichten angeschaut, wo Jesus im Lukas-Evangelium etwas tut, was den Himmel auf die Erde bringt, beziehungsweise einen Kranken heilt, einen Dämonisierten befreit oder einen Aussätzigen reinigt oder einen Toten auferweckt. Ja? Weil das haben wir ja gerade gesehen, das sind die vier Sachen, von denen er gesagt hat, die sollen wir tun. Ja? Und wir fangen mal an in Lukas 4. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht das ganze Lukas-Evangelium vorlesen, aber wir fangen mal an. Nur ein Hinweis, Lukas 4, Vers 31, da heißt es, das war überhaupt im Lukas-Evangelium die erste Sache, von der da die Rede ist, die Jesus getan hat. Im Johannes-Evangelium wissen wir ja, da gab es vorher noch die Hochzeit von Kana, aber hier ging es los, hier in Vers 31, Lukas 4. Danach zog Jesus nach Kapernaum in Galiläa und lehrte dort jeden Sabbat in der Synagoge. Auch hier waren die Leute von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach mit Vollmacht. Einmal, als er in der Synagoge war, fing ein Mann, der von einem Dämon besessen war, an zu schreien. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Also was haben wir hier? Es geht hier um Befreiung von Dämonen. Ihr werdet Dämonen austreiben. Was hat Jesus gemacht? Der Dämon meldet sich. Was sagt Jesus? Sei still, gebot Jesus dem Dämon. Fahre aus dem Mann aus. Der Dämon warf den Mann vor den Augen der Menge zu Boden. Dann fuhr er aus ihm aus, ohne ihn weiter zu verletzen. Voll Staunen riefen die Leute, welche Vollmacht und Kraft liegt in den Worten dieses Mannes. Selbst böse Geister gehorchen ihm und weichen, wenn er es befiehlt. Halleluja. Also, was hat Jesus getan? Was hat Jesus getan? Wo liegt sozusagen, worin liegt die Frequenz der Befreiung? Worin liegt die Kraft Gottes der Befreiung? Weißt du, es war nicht einfach so, dass Jesus da war, der Dämonisierte hat geschrien und Jesus hat ihn angeschaut. Ein Dämonisierter. Nein. Was hat er getan? Er sprach. Kommt dir das bekannt vor? Was hat Gott am Anfang der Schöpfung gemacht? Er sprach. Was tut Jesus? Er spricht. Was tust du? Okay, das haben wir schon fast das ganze Wort sprechen durchkonjugiert. Ich spreche, er sprach, wir sprechen, du wirst sprechen. Amen. Er sprach. Halleluja. Was sagt er? Und das kannst du sehen, weißt du, wenn du weiterschaust, auch zum Beispiel Lukas 9, 42, immer wieder, wenn es um dämonische Mächte geht, Lukas 9, 42 ist der epileptische Junge, ja, der offensichtlich auch einen Dämon hatte. Ja, also die heutigen Mediziner meinen, dass es Epilepsie war. Steht nicht so da, aber es war auf jeden Fall ein Dämon, der ihn halt Anfälle haben ließ. Und was heißt es da? Lukas 4, 9, 42 heißt es, Jesus bedrohte den bösen Geist. Er bedrohte ihn. Mit anderen Worten, bedrohen, das griechische Wort kann man auch übersetzen mit, er kam gegen ihn und befahl ihm, was er zu tun hatte. Sag mal, Dämonen, ich komme gegen euch und ich befehle euch, was ihr zu tun habt. Amen. Das ist unser Auftrag. Wenn ihr Dämonen begegnen, dann ist dein Auftrag nicht staunend zu stehen und zu sagen, meine Güte, was ist denn das? Oder zu sagen, oh, Hilfe, ein Dämon. Ja, es sind manche Christen, die rennen davon. Manche Christen wollen gar nichts mit Dämonen zu tun haben, sagen, oh, bleib mir weg mit Dämonen und Befreiung und überhaupt, das ist alles viel zu heiß und überhaupt. Ja, manche streiten ab, dass es das überhaupt gibt. Die haben wahrscheinlich noch nie in der Bibel gelesen. In der Bibel sind die Berichte voll mit Dämonen. Ich meine, das ist eine Realität. Die unsichtbare Welt ist eine Realität. Können wir nicht wegdiskutieren. Einfach so tun, wie wenn es es nicht gibt. Also nur dadurch, dass du irgendwas ignorierst, heißt es nur lange nicht, dass es es nicht gibt. Amen. Du kannst, was weiß ich, dein Haus brennt und du kannst sagen, pff, Feuer gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Ja, stehst daneben. Nee, dein Haus brennt. Feuer gibt's nicht. Sowas gibt's gar nicht. Weil es gibt Leute, die sind bis oben hin voll mit Dämonen und glauben immer noch nicht, dass es Dämonen gibt. Amen. Aber wenn du die Bibel liest, dann stellst du fest, ja, das ist eine Realität. Aber du stellst auch fest, es ist keine Realität, vor der du Angst haben musst, sondern es ist eine Realität, der du berufen bist zu begegnen. Wie begegnest du dieser Realität? Jesus bedrohte den Geist. Er sagte ihm, hey, ich gebiete dir in Jesu Namen, sei still und fahr aus. Er kam gegen ihn. Du sagst mit anderen Worten, hey, du Dämon von was auch immer, Unreinheit, ich komme gegen dich in Jesu Namen. Fahr aus! Und zwar ohne Theater zu machen. Sau wichtig. Manche Christen denken immer, je größer das Theater, umso besser die Austreibung. Nein, nur je größer das Theater, umso mehr zeigst du, dass du wenig Autorität hast. Also Jesus hat kein Theater zugelassen, sondern er hat gesagt, sei still und fahr aus. Amen. Er hat nicht gesagt, brüll noch lauter, damit alle sehen, dass du ein Dämon bist. Ja, manche machen da, es gibt in manchen Kreisen so fast eine Show aus Dämonenaustreibung. Also es geht nicht darum, den Dämon als eine Show darzustellen, sondern es geht darum, dass die Person frei wird. Das kann völlig unspektakulär passieren. Wenn einer schreit, bei Jesus haben wir auch manchmal welche geschrien, aber weißt du, dann lassen wir es nicht ewig zu. Ich lasse mir doch nicht 2 Stunden lang die Ohren voll schreien von irgendeinem Dämon, bis ich selber heiser bin, weil ich versuche, lauter zu schreien. Wer sind wir denn? Amen. Jesus kam gegen ihn, bedrohte den Geist und sagt, verstumm, fahr aus. Was machst du? Du kommst gegen ihn, bedrohst den Geist und sagst, sei stumm und fahr aus. Okay? Haben wir das erledigt. Gehen wir weiter mit Heilung. Okay? Lukas 5, nächstes Kapitel. Lukas 5, 17. Weiter mit Heilung. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Der Elberfelder Übersetzung heißt es, und des Herrn Kraft war da, dass er heilte. Ihr Lieben, ich glaube, wo immer Jesus ist, ist seine Kraft, um zu heilen. Die von euch glauben, dass Jesus heute Morgen hier ist? Also ist seine Kraft zu heilen hier. Weißt du, auch völlig unabhängig davon, ob dir jemand die Hände auflegt, während hier das Evangelium verkündet wird, während ich predige, kannst du geheilt werden. Warum? Weil des Herrn Kraft da ist, um zu heilen. Amen. Aber wenn du ganz gezielt sehen willst, wie Jesus Heilung vom Himmel hier auf die Erde gebracht hat, dann kannst du einiges lernen hier in Lukas 5. Weil das war ja deine Frage, wie mache ich das? Ja, wie mache ich das? Wie bringe ich Heilung hier auf die Erde? Also, schau dir das an. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab. Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. Es gibt, gerade wenn es um Heilung geht, das kannst du in der Bibel bei Jesus immer wieder sehen, es gibt im Wesentlichen 2 Seiten. Das eine ist die Seite dessen, der geheilt wird, und das andere ist die Seite von Jesus. Hier siehst du zunächst mal die Seite dessen, der geheilt wird. Was taten die Freunde des Gelähmten und auch wahrscheinlich der Gelähmte selber, zumindest war er damit einverstanden, was taten sie da? Ich meine, sie taten etwas relativ Unübliches. Ja, ich meine, wie viele von euch haben schon mal Besuch bekommen von jemandem, der durchs Dach zu ihnen kam? Ja? Ja, so, also der einfach mal das Dach über dir abgedeckt hat und dann sich runtergelassen hat. Ich meine, manche glauben, dass es der Nikolaus macht, aber wie auch immer. Ja. Verstehst du? Sie haben etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Und sie haben nicht nur etwas gemacht, sondern indem sie das gemacht haben, wurde etwas sichtbar, kam etwas zum Ausdruck und Jesus erkennt, was da passiert. Ja, wie von euch glauben, dass Jesus immer richtig erkennt? Was hat Jesus erkannt? Jesus hat nicht nur erkannt, hey, diese Männer sind ganz schön radikal oder diese Männer sind ganz schön kühn oder so irgendetwas, sondern es heißt hier, als Jesus ihren Glauben sah. Das heißt, sie haben nicht nur irgendeine Handlung gemacht, sondern in dieser Handlung steckte der Glaube daran, hey, wir müssen diesen Mann zu Jesus bringen, dann wird er geheilt. Also Jesus reagiert nicht auf irgendeine Handlung. Manchmal gibt es Menschen, die denken, okay, aus seelischen Gründen, oh, die Person ist mir so wichtig. Und dann denken sie, okay, den muss ich jetzt ganz nach vorne schieben, damit er für die betet, damit er ihr die Hände auflegt. Aber weißt du, die Frage ist, hast du Glauben, dass es passiert? Oder ist es nur ein seelisches Bewegtsein, dass du denkst, oh, das ist der Ärmste. Oh, ich bin der Ärmste. Oh, komm, den musst du sehen, den musst du die Hand auflegen. Weißt du, als Jesus ihren Glauben sah, nicht als Jesus ihr Mitleid sah, nicht als Jesus ihre Barmherzigkeit sah, sondern als Jesus ihren Glauben sah. Er sah ihren Glauben. Und dieser Glaube ist eben nicht nur eine Handlung, sondern dieser Glaube ist eine Herzensentschiedenheit. Das stand dahinter. So, weißt du, diese Entschiedenheit ist mir vollkommen egal, was irgendjemand denkt. Ich weiß, weißt du, wie die blutflüssige Frau. Ich weiß, wenn ich den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Ist mir egal, was die Menschen denken. Ist mir egal, wenn sie mich hinterher steinigen, weil ich blutflüssig bin und trotzdem nicht durchgedrängt habe durch die Menge und alle berührt habe. Ist mir ganz egal. Ich gehe da durch. Ich lass mich berühren. Amen. Diese Entschiedenheit. Was haben wir da? Ja, genau, hier haben wir das Bild. Saum des Gewandes. Halleluja. Amen. Weißt du, es ist so wichtig. Glaube ist keine religiöse Handlung. Manchmal denken wir, dass Glaube, manchmal denken wir, dass wir Heilung dadurch anziehen, indem wir irgendwie besonders fromm gucken. Oder denken, oh, wir positionieren uns ganz, oh, Jesus sieht, oh, wie sehr ich ihn liebe und wie unbedingt demütig ich zu ihm gekrochen komme und das wird sein Erbarmen anziehen. Oder manche denken, wenn sie nur lang genug weinen, dann kommt Jesus zu ihnen. Weißt du, das heißt nicht, als Jesus ihre Tränen sah, es heißt doch nicht, als Jesus ihre Religiosität sah, ihre Frömmigkeit sah. Weißt du, Jesus geht es nicht um Frömmigkeit. Sie sind auch nicht gekommen und haben gesagt, Jesus, wir haben von Geburt an, haben wir immer nur alles nach den Geboten Gottes gemacht. So. Manchmal kann sie es sehr nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Manchmal in Heilungsdiensten, siehst du, ich will jetzt niemand so nahe treten, aber ich spreche auch nicht von heute Morgen. Aber manchmal sieht man so Sachen, verstehst du? Dann siehst du so Leute, die denken, wenn sie jetzt schnell einen Heiligenschein aufsetzen, dann kommt Jesus und heilt sie. Verstehst du? Das ist es nicht. Amen. Das ist, weißt du, Glaube ist vollkommen unreligiös. Was Unreligiöseres, als einfach das Dach abzudecken, den Gelähmten da runterzulassen, gibt's überhaupt nicht. Also widerspricht jeder Religiosität, widerspricht sogar manchem Gebot, wenn du so willst. Ja, du sollst dich nicht vergreifen an deines nächsten Eigentums, zum Beispiel. Verstehst du? Ich meine, sie haben immer die Ziegel abgedeckt von dem Dach. Ja. Verstehst du? Also wenn du es rein so aus Frömmigkeitsperspektive betrachtest, so aus religiöser Perspektive, dann war das definitiv kein Vorzeigeverhalten. Kannst du sehen? Die blutflüssige Frau, definitiv kein Vorzeigeverhalten. Das Gesetz sagt dir ganz klar, wenn eine Frau blutflüssig ist, dann muss sie sich absondern. Von wegen durch Leute durchdrängen und dann noch Jesus berühren. Unvorstellbar, wurde mit Steinigung bestraft. Unvorstellbar. Aber weißt du, dieser Frau war es egal und ich sage dir, Jesus war es auch egal, sondern er sagte zu ihr, hey, dein Glaube hat dich geheilt. Amen. Halleluja. Weißt du, wir müssen wirklich diese Befreiung von Religiosität uns ziehen. Glaube ist nichts Religiöses. Du ziehst Jesus nicht an durch deine Frömmigkeit. Durch dein frommes Gesicht oder den Heiligenschein. Alle Gebote habe ich befolgt von klein auf. Ja, wer es glaubt, wird selig, ne? Halleluja. Als Jesus ihren Glauben sah, okay, ich mache nicht weiter, ich muss weitermachen. Was macht Jesus, als er diesen kindlich entschiedenen Glauben, das ist das richtige Wort, kindlich entschieden. Kindlich entschieden. Sag mal, ich bin kindlich entschieden. Als Jesus diesen kindlich entschiedenen Glauben sah, was tut er? Er tut in Vers 20 Folgendes sagen. Er sagt, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hoho. Sagst du, hey, was hat es mit der Heilung zu tun? Ganz wichtig, weißt du, Jesus hat nicht nur Vollmacht, Kranke zu heilen, sondern Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ich habe es vorher schon gesagt, die Sünde war der Ursprung und war die Wurzel für jede Krankheit in dieser Welt. Nicht unbedingt, damit sage ich jetzt nicht unbedingt, dass deine spezielle Sünde diese spezielle Krankheit bewirkt hat, das sage ich nicht. Aber ich sage, der Sündenfall hat Krankheit überhaupt erstes Anrecht gegeben in dieser Welt. Amen. Das heißt, wenn ein Mensch noch eine Last von Sünde, und es war offensichtlich bei dem Gelähmten so, wenn bei einem Menschen noch eine Last drauf liegt, eine Sünde, die noch nicht vergeben ist, drauf liegt, dann ist es wichtig, dass ihm Vergebung zugesprochen wird. Wie kommt Vergebung zu einem Menschen? Indem ihm Vergebung zugesprochen wird. Ich habe es gerade schon gesagt. Wieder durch das Wort. Durch das Wort. Wir sind jetzt bei der Seite von Jesus. Ja? Der Gelähmte, kindlicher Glaube. Okay, Jesus, das Wort. Er spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer regen sich tierisch auf, sagen, für wen hält dieser Mann sich? Ja, sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Amen. Also, wenn Jesus jemand zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben, dann liegt in diesen Worten die Vollmacht, diese Sünden tatsächlich zu vergeben. Wenn sie vergeben sind, dann sind sie bei Gott auch vergessen. Das heißt, dann sind sie weg. Niente, nada, nixe mehr. Gar nixe mehr zu sehen. Ja, okay? Alles weg, erledigt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist der Zuspruch des Wortes von Jesus. Und jetzt kommt's. Jesus hat gesagt, der Sohn des Menschen hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das war schon der Skandal für die Pharisäer. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und das ist nur der logische Schritt. In Johannes 20, Vers 23 spricht er nämlich zu seinen Jüngern und damit zu dir. Und er sagt, Johannes 20, Vers 23, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet oder wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Mit anderen Worten, dieselbe Vollmacht, Sünden zu vergeben, die Jesus hatte, hast nun du und ich. Das ist der Hammer. Und ich sagte, da ist Power im Zuspruch von Vergebung. Da ist so eine Power. Ich habe es selber in meinem Leben erlebt an bestimmten Punkten. Ich weiß noch, es war ganz am Anfang meines Glaubenslebens. Und da war ich in einem Gottesdienst. Und in dem Gottesdienst, am Ende war dieses Angebot, nach vorne zu kommen und einfach bestimmte Dinge, Sünden zu bekennen und dann von den Dienern, die da waren, für sich beten zu lassen, beziehungsweise genauer gesagt ging es eigentlich dann darum, die Sündenvergebung zugesprochen zu bekommen. Und ich war in diesem Gottesdienst und während davon die Rede war, dass man da vorne jetzt Sünde bekennen war, da stieg was in mir auf und da war wirklich eine Sache in meinem Leben damals, die mich sehr gedrückt hat, die mich echt gequält hat, weil ich wusste, da hatte ich echt jemanden sehr verletzt und hatte wirklich, mich echt übel verhalten und es hat mich gedrückt und ich wusste, ich bin nicht frei und ich hatte Gott schon oft um Vergebung gebeten und trotzdem wusste ich, diese Last ist immer noch da, ich bin nicht frei und ich wusste, das ist der Schlüssel, ich muss da nach vorne und ich muss das bekennen, aber ich sag dir, das war ein Kampf, alles in mir wollte sitzen bleiben. Alles in mir wollte sagen, hey, das kann ich alleine. Weil ich dachte mir, oh, wenn ich das denen da vorne erzähle, die verdammen mich. Die sagen, so was Schlimmes haben wir noch nie gehört. So kam ich mir vor, verstehst du? Nachher als ich dann selber Pastor war, habe ich gemerkt, naja, das, was ich damals bekannt habe, war noch vergleichsweise harmlos zu dem, was man sonst manchmal hört. Aber weißt du, der Punkt ist, Sünde ist Sünde. Sünde ist schwarz und nicht grau und nicht hellgrau und nicht dunkelgrau, sondern Sünde ist schwarz. Sünde ist Sünde und Sünde ist immer, der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Und ich kam mir genauso vor. Ich wusste, diese Sünde verdammt mich, diese Sünde trennt mich von Gott. Ich muss diese Sünde loswerden. Und ich wusste genauso, ich muss diese Sünde bekennen, denn dann werde ich frei. Also habe ich mich überwunden und ich weiß nur genau, es war echt ein Kampf und es war echt eine Überwindung. Ich bin nach vorne gegangen, habe diesen Leuten da das bekannt und ich dachte, oh, jetzt kommt. Wirklich, ich dachte wirklich, die sind total schockiert. Aber die waren ganz locker. Haben einfach locker reagiert und gesagt, okay, dann beten wir jetzt für dich. Und haben dann für mich gebetet und haben mir zugesprochen, in Jesu Namen, durch das Blut Jesu, dir ist vergeben. Ganz unspektakulär. Ist kein Dämon ausgefahren. Ganz unspektakulär. Aber ich sagte, ich bin zu meinem Platz zurückgegangen als ein anderer Mensch. Ich war frei. Ich war frei. Und ich habe nie wieder einen Zweifel gehabt, dass ich frei bin. Ich habe nie wieder einen Zweifel gehabt, dass Gott mir vergeben hat. Verstehst du? Da ist Power im Zuspruch der Sündenvergebung. Sag zu deinem Nachbarn, du bist dazu bestimmt, Menschen Sündenvergebung zuzusprechen. Halleluja. Und dann kannst du zum anderen Nachbar sagen, und vielleicht brauchst du das ja. Könnte ja sein. Amen. Weil manche Dinge, weißt du, manche Dinge kannst du selber bekennen und du wirst frei. Das habe ich auch an vielen Punkten erlebt. Manche Dinge kannst du selber Gott bekennen, aber manche Dinge brauchst du den Zuspruch durch andere. Und damit spreche ich jetzt nicht von irgendeiner systematisierten Beichte nach dem Motto, du musst alle 4 Wochen irgendwas beichten oder so irgendwas, sondern weißt du, wenn da etwas ist auf deiner Seele, wo du weißt, das muss weg, dann sprich es aus vor jemand und lass dir zusprechen. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sprach diesem Gelähmten zu und ich sage dir, das war die halbe Miete seiner Heilung. Amen. Sündenvergebung macht den Weg frei für Heilung. Halleluja. In dem Moment, wo Jesus sprach zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben, weißt du, da hörte er diesen Klang der Freiheit, da hörte er diesen Klang des Himmels. Das war nicht nur einfach ein Wort, nicht nur einfach so, ah ja, deine Sünden sind dir vergeben, oh komm, alles gut, komm, ist nicht so schlimm. Weißt du, davon sprechen wir nicht. Weißt du, es geht nicht darum, Sünde zu verharmlosen, sondern es geht darum, in der Vollmacht Gottes, das heißt mit der Frequenz des Himmels, jemandem zuzusprechen, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Amen. Und Freiheit kommt. Halleluja. Und das Nächste, was kommt, der nächste Sound, den der Gelähmte hört, ist das Wort von Jesus, der sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das ist das Nächste, was er hört. Was macht der Gelähmte? Er steht auf, nimmt seine Matte und geht nach Hause. Was war es, was es bewirkt hat? Der Sound der Heilung kam zu dem Gelähmten in dem Moment, wo Jesus sprach. Der Sound von Heilung. Weißt du, es ist interessant, Jesus hat nie, im ganzen Evangelium findest du kein Beispiel, dass Jesus für einen Kranken gebetet hat. Das ist interessant, findest du nicht. Das findest du nicht. Und Jesus betete für den Kranken und sagte, oh Vater, er ist würdig, dass du ihn heilst, weil er war sein ganzes Leben so gut und überhaupt, er hat zu viel gespendet und so weiter. Und deswegen, Herr, verstehst du? Nein, du findest nicht, dass er irgendwie Gott gebeten hat um Heilung, sondern was du findest ist, du findest solche Aussagen wie, steh auf, nimm dein Bett, geh umher, strecke deine Hand aus, obwohl sie verdorrt war, ja. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche, ja. Oder einfach, ich will, sei geheilt. So spricht er zum Aussätzigen, ich will, sei gereinigt. Amen. Mit anderen Worten, er spricht Heilung zu, das ist das eine, er spricht Heilung zu, er sagt, sei geheilt oder du bist gelöst von deiner Schwäche oder an manchen Stellen sagt er auch einfach, dein Glaube hat dich geheilt, das ist auch eine gute Aussage, dein Glaube hat dich geheilt, wenn er das sieht, ja, das ist der Glaube der Person ist, ja, das hat er nicht immer gesagt, aber manchmal hat er das gesagt, das heißt, damit sage ich jetzt auch nicht, dass es immer auf den Glauben dessen ankommt, der dem gedient wird, manchmal kommt es einfach nur auf den Glauben an, der dient, ja. Ja, also wenn du sagst, oh Pastor, ich habe überhaupt keinen Glauben, okay, dann versuch's mit meinem. Verstehst du? Ja, deswegen sind wir füreinander da. Ja, vielleicht hat der neben dir gerade für die Sache, wo du gerade kämpfst, einfach Glauben, du hast keinen Glauben. Deswegen dienen wir einander. Deswegen sprechen wir einander Dinge zu. Ja, aber Jesus saß und er sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, er proklamierte Heilung, er sagte, du bist geheilt, sei geheilt, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann zweitens sagte er solche Dinge wie, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher, strecke deine Hand aus. Mit anderen Worten, er sagte zu den Leuten, tu etwas, was du eigentlich gar nicht tun kannst. Amen. Der Gelähmte hätte ja auch durchaus antworten können und sagen können, hey, siehst du nicht, dass ich gelähmt bin? Also, manche moderne Menschen reagieren, wenn du sagst, steh auf, nimm dein Bett, dann würde erstmal eine halbe Stunde Krankheitsgeschichte kommen. Ja, weißt du, also ich bin operiert worden vor 20 Jahren und dann haben die Ärzte das gemacht und dann war das und dann hatte ich da Schmerzen und dann habe ich das Medikament genommen und dann kam nochmal eine Operation und dann war das und dann war das und dann war das. Verstehst du? Aber Jesus sagt einfach, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher und die ganze Krankengeschichte war pup, weggeblasen und der Kranke machte einfach, was er sagte. Amen. Was war es? Der Klang des Himmels, synchronisiert mit dem Himmel durch das Wort Gottes. Jesus sprach und so war's. Halleluja. Oder zu den Aussätzigen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist auch eine interessante Aussage. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Ich sage manchmal ganz ähnliche Sachen. Ich sage nicht, geh hin und zeigt euch den Priestern, weil wir in einer anderen Zeit leben. Aber ich sage zum Beispiel, geh auf die Toilette und checke, ob der Knoten in deiner Brust verschwunden ist. Ist genau das Gleiche. Oder lass den Test beim Arzt machen von deinem Blut, wo nicht die Ordnung war. Also manche sagen dann, ja, Gott hat mich geheilt, warum soll ich das tun, was gesagt worden ist? Weißt du, sie taten es in dem Moment, oder sie wurden geheilt in dem Moment, wo sie taten, was gesagt wurde. Verstehst du? Also es sind die beiden Seiten, Jesus und der, der geheilt wird. Der eine, kindlicher Glaube, Gehorsam. Der andere spricht und sagt, du bist gelöst, du bist geheilt, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Und wumm, kommt die Frequenz des Himmels in die Situation hinein, in die Situation des Kranken, in die Situation des Gebundenen, in die Situation dessen, der einfach ein Wunder braucht. Halleluja. Wie von euch sind bereit, heute Morgen die Herrlichkeit Gottes mit dieser Erde zu synchronisieren? Amen. Etwas von der Herrlichkeit auf diese Erde runterzuholen. Vielleicht, Andreas, kannst du ans Keyboard kommen? Lass uns einfach mal zusammen aufstehen. Lass uns beten. Andreas spielt hinten im Hintergrund auf dem Keyboard. Lass uns einfach die Frequenz der Herrlichkeit Gottes willkommen heißen. Hier auf dieser Erde. Halleluja. In unserer Mitte. Und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir machen es einfach wie Jesus. Es ist sehr einfach. Es ist völlig unreligiös. Ja. Also eigentlich alles, was man so religiös sich vorstellt, fehlt, ja, wenn Jesus geheilt hat. Es fehlt irgendwie so einer, der irgendwie besonders fromm ist und deswegen einfach als Verdienst für seine Frömmigkeit geheilt wird. Es fehlt einer, der fromme Gebete spricht für die Heilung. Oh Herr, du siehst und Herr, und schau mal und Das fehlt alles. Sondern es ist alles sehr simpel. Kannst du sehen? Es ist alles sehr simpel, wie das passiert. Sehr simpel. Ja? Da sind Leute, die sind einfach entschieden und sagen, ich lasse ihn nicht los, es sei denn, du berührst mich. Und dann ist da Jesus, der sagt, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, du bist geheilt, sei gereinigt, zeig dich dem Priester. Sehr einfach. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du es nicht kompliziert gemacht hast, sondern du hast den Weg frei gemacht in die Herrlichkeit des Vaters. Du hast uns befreit, du hast diese Menschheit befreit von Religiosität. Ja, wenn wir dir glauben, dann sind wir nicht länger religiös unterwegs, dann sind wir nicht länger irgendwie gesetzlich unterwegs, dann sind wir nicht länger irgendwie unterwegs, dass wir glauben, wir könnten Gott irgendwie beeinflussen durch irgendwelche guten Werke, guten Taten oder gutes Gesicht oder was auch immer oder einen Heiligenschein um uns herum, sondern Herr, kindlicher Glaube, Herr. Jesus, wir glauben dir. Wie von euch sind bereit, heute Morgen wirklich Jesus zu glauben für sein Evangelium? Halleluja. Oh, sag einfach mal, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube deinem Wort. Ich glaube, dass du tatsächlich getan hast, was das Wort Gottes sagt, dass du getan hast. Du hast den Himmel aufgemacht für mich. Du hast den Preis bezahlt. Du hast den Weg frei gemacht, damit ich jetzt freien Zugang hätte in die Herrlichkeit des Vaters. Und damit durch mich die Kraft Gottes hier auf diese Erde kommen kann, um die Herrlichkeit des Himmels mit dieser Erde zu synchronisieren. Jesus, vergib mir, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich es kompliziert gemacht habe, wo ich irgendwelche komplizierten religiösen Vorstellungen hatte. Ich lasse das jetzt los. Halleluja. Oi. Vater, danke, dass du einfach gerade jetzt alles abfallen lässt, wo es irgendwie kompliziert gemacht wurde, wo es irgendwie schwer gemacht wurde, wo irgendwie Heilung, Befreiung, Totenauferweckung irgendwie zu sowas Schwierigem für irgendwelche Spezialfrommen, Superheiligen gemacht worden ist, Herr. Herr, du hast gesagt, durch Glaube allein werden wir gerechtfertigt, durch Glaube allein haben wir Zugang, durch Glaube allein werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Danke, Herr, danke für diese Gnade. Oh Jesus, danke, Herr. Danke, dass du so eine Gnade mit uns hattest. Dass du alles getan hast, sodass wir nichts mehr tun brauchen, Herr. Oh, was für eine Gnade. Und alles, was du uns gegeben hast, ist ein Mund, mit dem wir sprechen. So wie du gesprochen hast. So wie der Vater gesprochen hat am Anfang der Schöpfung. So sprechen wir heute. So sprechen wir heute. Und wir sprechen, deine Sünde ist dir vergeben. Oh, ich spüre das gerade so. Ich glaube, dass noch ein paar hier sind. Und da ist tatsächlich auch so eine Last auf deiner Seele. Eine Sündenlast. Etwas, was dir, wo du dir selber vielleicht nicht wirklich vergeben kannst. Wo du merkst, ja, auch wenn ich Gott um Vergebung bitte, aber irgendwie ist es immer noch da. Ich sehe mich immer noch als diesen Sünder. Ich sehe mich immer noch als den, der das getan hat. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich sowas gemacht habe. Oder wie auch immer sich das äußert. Aber einfach, du bist noch nicht frei an bestimmten Punkten einfach von Sünde, die du begangen hast. Vielleicht erst kürzlich, vielleicht schon länger her. Einfach eine Sündenlast, die dich quält. Jesus möchte dich heute Morgen befreien. Wenn dich das betrifft, lass uns einfach mal alle unsere Augen schließen. Wenn dich das betrifft, einfach gib Jesus einfach gerade ein Zeichen und streck einfach deine Hand aus zu ihm, dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir bekennen, ich brauche Befreiung. Ich brauche Vergebung von meiner Sünde. Halleluja. Okay, Jesus sieht all die Hände. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt sagt das Wort Gottes, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund ihn als unseren Herrn bekennen, dann werden wir errettet. Und deswegen einfach da, wo du stehst und deine Hand gehoben hast, ich möchte einfach mit dir gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen, weil es ist tatsächlich wichtig, dass du es aussprichst, ja? Dass du es aussprichst, dass du es laut aussprichst. Und deswegen sprich mir einfach laut nach. Sag einfach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich von Sünde frei zu machen. Ich komme jetzt zu dir und ich bringe dir meine Schuld. Ich bringe dir meine Sünde. Und jetzt mach es ganz konkret und sag, und ich bitte dich um Vergebung, wo ich, und jetzt pünktlich, Pünktchen, Pünktchen, wo ich diese Person verletzt habe, wo ich, Geld unterschlagen habe, wo ich Drogen genommen habe, wo ich in sexueller Unreinheit gelebt habe, wo ich das Finanzamt betrogen habe, wo ich jemand verletzt habe, jemand umgebracht, was auch immer. Weißt du, es gibt nichts, keine in dem Sinne schlimmeren Sünden oder weniger schlimmen Sünden, sondern für Gott ist alle Sünde tot, jede Sünde. Und deswegen einfach bitt ihn um Vergebung, gerade jetzt. Sag's ihm einfach, ich bitte dich da um Vergebung. Ja, sprich's einfach laut aus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Okay. Und jetzt sage ich in dem Namen Jesus und in seiner Autorität und in seiner Vollmacht spreche ich dir zu. Du musst jetzt nichts mehr tun, sondern einfach lass es dir zusprechen. Ich spreche dir zu, in dem Namen Jesus, deine Sünde ist dir vergeben. Sei frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du bisher ohne Jesus in deinem Leben gelebt hast, wenn du ihm bisher nicht vertraut hast, wenn du ihn noch nicht wirklich den Herrn deines Lebens hast sein lassen, dann kannst du mir einfach noch ein weiteres Gebet nachsprechen. Einfach mir laut nachsprechen. Du kannst einfach sagen, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Von heute an folge ich dir, vertraue ich dir und lebe ich unter deiner Herrschaft. Nicht aus meiner eigenen Kraft, nicht aus eigenem Willen, nicht aus eigener Religiosität oder Frömmigkeit, sondern durch deinen Geist. Heiliger Geist, komm. Füll mich jetzt mit deiner Kraft, dieses Leben zu leben. In der Nachfolge von Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du es in mir bewirkst. Danke, Jesus, dass du mein Herr bist. Danke, Vater im Himmel, dass ich durch Jesus ein Kind Gottes bin, geliebt so wie Jesus, kein bisschen weniger. Danke, Vater. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Jetzt kann das Lobpreisteam insgesamt nach vorne kommen. Halleluja. Wir wollen jetzt nochmal gemeinsam wirklich den Strom auch der Heilung Gottes anzapfen heute Morgen hier auf der Basis dessen, was wir gehört haben, auf der Basis seines Wortes. Und ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier auch Befreiung erleben werden, auch in ihrer Seele, dass Dinge einfach deine Seele verlassen. Mächte, Geister, Quälgeister, was auch immer, Krankheiten, Symptome, Schmerzen, was auch immer es ist. Wenn du einfach irgendeine Heilung oder irgendeine Befreiung oder irgendein Wunder in deinem Leben brauchst, lass uns einfach gemeinsam mit dem Lobpreisteam, lass uns wirklich diese Frequenz des Himmels auch speziell für Heilung und Befreiung anzapfen. Lass es uns gemeinsam singen und dann wollen wir es kanalisieren hier auf die Erde. Halleluja. Glory. Glory. Glory. Sing es mit deinem ganzen Herzen. Verbinde dich mit dieser Frequenz. Verbinde dich mit diesem Klang. Also wir verbinden uns mit der Herrlichkeit Gottes, indem wir ihm Ehre geben, indem wir Jesus Ehre geben, indem wir ihn groß machen, indem wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Glory, glory, glory, glory, glory to the Lamb, glory. geben dir die Ehre, Lamm Gottes. Du hast den Preis bezahlt. Du hast dein Blut vergossen. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Oh, wir danken dir, Herr. Wir geben dir Ehre. Oh, wir loben dich. Oh, oh, die ganze Welt. Lamm Gottes. Für deine Herrlichkeit, die hier ist. Wir danken dir für deine Salbung, die hier ist. Wir danken dir, Herr, dass deine Herrlichkeitswolke bereit ist zu regnen, Herr. Und im Namen Jesus verbinden wir uns mit kindlichem Glauben, Herr. Herr, mit all dem, was du für uns getan hast. Singt einfach weiter, mach einfach weiter. Ja, wir verbinden uns mit all dem, was du am Kreuz für uns erkauft hast. Und wir sind wie die Kinder. Und wir strecken uns aus. Oh, wir strecken uns aus. Und wir sagen, Herr, egal was irgendjemand denkt, egal was irgendjemand meint, wir sind hier, um den Saum deines Gewandes zu berühren. Wir sind hier, um uns zu verbinden mit dem, was du sagst. Und von dir zu empfangen. Heilung, Befreiung, Wunder. Was auch immer benötigt wird, Herr. Oh, komm, streck dich aus. Streck dich aus. Sei wie ein Kind. Oh, wir danken dir, Jesus, Herr. Oh, du gibst es, Herr. Nicht den Schlauen und nicht den Weisen und nicht denen, die alle möglichen Wenns und Abers haben, Herr, sondern du gibst es den Kindern, Herr. Du hast gesagt, ich habe dies vor Weisen und Verständigen verborgen und habe es Unmündigen geoffenbart. So war es wohlgefällig vor dir, Vater. Halleluja. Halleluja, hier sind wir deine Kinder. Oh, hier sind wir deine Kinder. Oh, ja. Oh, berühr uns, Jesus. Oh, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass deine heilende Kraft gerade jetzt freigesetzt wird vom Himmel. Und Jesus spricht jemand zu, sei geheilt, sei gelöst von dieser Schwäche in deinem Arm. In Jesu Namen sei frei und los, deinen Arm wieder zu bewegen, wie du ihn vielleicht seit Jahren nicht bewegen konntest. Sei frei und los in Jesu Namen. In Jesu Namen, Jesus berührt jemand am Knie. Sei frei und los, dein Knie zu bewegen ohne diesen stechenden Schmerz. Sei frei und los in Jesu Namen zu laufen und zu rennen ohne Angst. Sei frei und los in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Gott berührt ein Ohr, eine Ohrinfektion. Berührt gerade jetzt, die heilende Kraft geht in dein Ohr hinein. Du spürst vielleicht Wärme oder du spürst vielleicht, wie wenn ein Pfropf rausgezogen wird aus deinem Ohr. In Jesu Namen, sei geheilt. Sei geheilt, empfang deine Heilung. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand wird geheilt im Auge. Da ist so ein Problem, aber mit der Sicht. Ein bestimmter Winkel, in dem du nicht sehen kannst. Ein bestimmter Winkel, der wie ausgeblendet ist. In Jesu Namen, empfang deine Heilung. Du kannst aber gerade jetzt die Hand auf die Stelle legen, wo du ein Problem hast. Jeder von euch, wo du ein Problem hast, leg einfach die Hand auf die Stelle. Leg einfach die Hand auf die Stelle, da wo die Krankheit, da wo der Schmerz ist, da wo die Einschränkung ist. Wenn du nicht weißt, wo du deine Hand hinlegen sollst, dann legst du die auf den Kopf. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, dass du jetzt Gelenke in die Ordnung Gottes bringst, Herr. Oh, Gelenkschmerzen weichen, gehen raus. Arthritis, raus aus den Gelenken in Jesu Namen. Fibromyalgie, verlässt die Körper jetzt in Jesu Namen. Knochen kommen in die Ordnung Gottes. Wirbel, Wirbel. Oh, der Lendenwirbel, Wirbel L7, L8, glaube ich, gibt es das. L7, L8, gibt es das. Halleluja. Ja, der wird berührt gerade jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater, empfang deine Heilung, empfang deine Heilung, gerade jetzt, da wo du bist. Oh, empfang deine Heilung, in Jesu Namen. Da ist eine Auflösung, etwas, ein Gewächs in dem Körper löst sich auf, in Jesu Namen, gerade jetzt. Diese Substanz ist vielleicht eine Fibrose oder Zyste oder so irgendwas. In Jesu Namen, löst sich auf. In Jesu Namen, empfang es, leg aber die Hand auf die Stelle. In Jesu Namen, danke Herr, dass du Blutkreislauf in die Ordnung Gottes bringst, Blutdruck jetzt in die Ordnung Gottes bringst. In Jesu Namen, jede Entzündung geht raus aus den Körpern jetzt. In Jesu Namen, Gelenkentzündung, auch Entzündung in den Organen, Magenentzündung, Darmentzündung geht raus jetzt in dem Namen Jesus, verlässt dich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Entzündung unter der Kniescheibe, verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Jetzt sei frei und los, sei frei und los in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Gottes Kraft berührt dich. Wirbelsäulen, wird es eine Wirbelsäule, die begradigt wird, eine Wirbelsäule, die ausgerichtet wird. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, empfang es, da wo du bist, empfang es in Jesu Namen, empfang es in Jesu Namen, in Jesu Namen. Vater, in dem Namen Jesus gehe ich an gegen jeden Geist von Krankheit, gegen jeden krankheitsverursachenden Geist, wie auch immer die ärztliche Diagnose sein mag, wie auch immer das heißen mag bei den Menschen. Aber ich sage in dem Namen Jesus, jeder Geist von Krankheit, ich komme jetzt gegen dich. Und ich sage dir, verlass diese Menschen jetzt, verlass diese Menschen, komm raus aus ihrem Körper, verlass sie jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, da ist Freiheit, da ist Freiheit, da ist Freiheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Kraft Gottes berührt dich, die Kraft Gottes berührt dich. Jetzt sage ich dir, in dem Namen Jesus, wenn du Einschränkungen hattest in deiner Bewegung, wenn du Einschränkungen hattest durch Schmerzen, wenn du Einschränkungen hattest in deinem Hören oder in deinem Sehen, was auch immer es ist, tu jetzt etwas, was du vorher nicht tun konntest. Beweg dich, ja, renn, spring, schnipp an deinem Ohr, schau auf die Nähe, schau auf die Ferne, was auch immer es ist, in Jesu Namen, sei frei und los, sei frei und los zu tun, was du nicht tun konntest, jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt, tu es jetzt, oh, tu es jetzt, oh, Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, come on, geh rein, oh, Shikarama, Sakaranama, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest, jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Jesus. Ich sehe, jemand hat nur 30% Hörfähigkeit. Dein Ohr öffnet sich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Bei jemand ist es so, wie wenn die Gehirnströme oder Nervenströme im Gehirn synchronisiert werden. In die Ordnung Gottes kommen. Was auch immer die Auswirkungen waren. In Jesu Namen. Sei geheilt. Sei befreit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Sinusitis. Chronische Sinusitis. Migräne, in Jesu Namen, geheilt, in Jesu Namen, danke Vater, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, und wenn du irgendetwas vorher nicht tun konntest, was du jetzt testen kannst, dann test es jetzt, tu es, geh da rein, du darfst auch gerne rausgehen und checken, Tumore, Knoten, löst euch auf, in Jesu Namen, in Jesu Namen, und dann geh hin und zeig dich dem Spiegel, geh hin und zeig dich dem Spiegel, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halt die Ausschau nach deiner Heilung. Halleluja. Wenn du merkst, pass auf, wenn du merkst, dass Gott dich berührt hat, dann einfach jetzt. Ich möchte einfach, dass du gleich reagierst auf das Wirken Gottes. Und dass du einfach rechts und links aus den Reihen rauskommst und hier entweder rechts oder links hier nach vorne kommst und ganz kurz erzählst, was Gott tut oder was Gott getan hat, wo er dich berührt hat, was jetzt passiert ist. Vielleicht hast du Wärme gespürt, Elektrizität. Vielleicht hast du einfach gemerkt, hast du gar nichts gemerkt, aber die Symptome sind weg. Dann einfach rechts und links. Komm einfach jetzt ganz schnell aus der Reihe raus. Bezeuge deine Heilung. Denn wie Jesus auch dem Aussätzigen gesagt hat, wenn wir unsere Heilung nicht bezeugen, sind wir in Gefahr, unsere Heilung wieder zu verlieren. Ja, er hat zu dem gesagt, er kam, um zu bezeugen, was Jesus getan hat. Zu dem hat er gesagt, dein Glaube hat dich geheilt, komplett gemacht, vollkommen gemacht. Das hat er nicht zu den Zehn gesagt, sondern das hat er zu dem gesagt, der kam, um seine Heilung zu bezeugen. Also wenn du merkst, dass sich etwas in deinem Körper verändert hat, komm einfach ganz schnell nach vorne, rechts und links, komm einfach rechts und links, genau, komm einfach hier rüber und erzähl, was Jesus getan hat. Komm einfach ganz schnell nach vorne, rechts und links, Jesus berührt immer noch die Kranken. Halleluja, jemand wird auf der Kopfhaut berührt, Kopfhaut, Heilung, Heilung, in Jesu Namen. Ich spreche diesem, ich weiß nicht, ist es ein Ekzem oder Neurodermitis oder so irgendetwas, aber in Jesu Namen, sei gereinigt in deiner Kopfhaut, sei gereinigt jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, da ist die Kraft Gottes. Ja, kommt einfach nach vorne, kommt einfach nach vorne. Wenn Gott dich berührt hat, komm einfach ganz schnell nach vorne. Und wir wollen einfach dann gleich hören, was passiert ist. Aber komm einfach ganz schnell nach vorne. Jesus berührt immer noch Menschen hier im Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Jemand hat den. Kann ich richtig durch die Nase atmen, weil da irgendetwas Krummes nicht richtig gewachsen, Nasen, Scheidewand oder was auch immer. In Jesu Namen, leg deine Hand auf die Nase, in Jesu Namen, sie kommt in die Ordnung Gottes jetzt, auch über Livestream. Über Livestream fließt die heilende Kraft, schreib uns einfach eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Was auch immer passiert ist, schreib es uns per E-Mail. wunder@glorylife.de. Halleluja, Halleluja. Wenn du hier im Raum etwas erlebst, manche sind auf dem Klo und checken es dort, aber dann komm einfach nach vorne. Wenn du merkst, es ist besser geworden oder du merkst, aber Gott hat dich berührt, die Kraft Gottes ist auf dich gekommen und du merkst, die Symptome sind stark zurückgegangen oder sind ganz weg oder es ist, jedenfalls merkst du eine Veränderung in deinem Körper, dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Und komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Ja, also ich konnte mein rechtes Bein nicht mehr schwingen oder nach rechts. Das konntest du nicht mehr. Das, was du jetzt machst, konntest du nicht mehr. Ja, und ich habe jetzt einfach... Wie lange konntest du denn das nicht mehr? Sehr lang. Also Jahre, oder? Ja, sehr ja. lang. Jahre. Ja. Okay, und was ist jetzt passiert? Ja, also ich habe einfach gedacht, jetzt mache ich das. Amen, jetzt mache ich das mal. Und Halleluja. Und jetzt geht's. Ich möchte es einfach weitermachen. Amen, ja genau, und es geht. Halleluja. Danke, Jesus, das ging jahrelang nicht. Immer wieder nicht. Ja. Die letzten Monate ging es gar nicht mehr. Halleluja. Preis den Herrn. Amen, danke, Jesus. Halleluja, das ist wunderbar. Danke, Herr. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Warze auf der Fußsohle. Was hattest du? Warze auf der Fußsohle. Okay, und jetzt? Ich habe es behandelt und dann ist es weggegangen, aber es hat immer mal gestochen. Es hat immer nur wehgetan? Vorher hat es nicht mehr gestochen. Und jetzt steckt es nicht mehr? Davor als vorher. Ah, also vorher wegen den Füßen. Und jetzt sind die Schmerzen weg? Ja. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Komm her. Halleluja. Komm, tritt näher. Ups. Halleluja. Kraft Gottes scheint ziemlich stark auf ihr zu sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag ganz schnell, was ist passiert? Ich hatte vor knapp 4 Wochen eine Operation gehabt und habe jetzt halt Schmerzen mit der Narbe. Ja. Und ich merke einfach, dass das jetzt besser wird. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, komm. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Ich konnte meine linke Hand nicht nach außen drehen. Ich habe Schmerzen. Ah, du hast es mit dem Handgelenk? Ich habe das Handgelenk gebrochen gehabt. Ah, du hast es gebrochen. Das hatte ich vorher. Dieses Wort hatte ich vorher. Genau, das hier. Ja, und Marion, die hat Marion so mir gemacht. Hat so gemacht. Und jetzt? Ich habe keine Schmerzen mehr. Nichts. Jetzt hast du keine Schmerzen mehr. Du kannst wieder frei bewegen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich habe eine Bäckerzyste. Bitte? Was? Ich habe eine Bäckerzyste in der linken. Was für eine Zyste? Bäckerzyste. Bäcker. Bäcker. Baker. Ja. Baker. Ah, okay, das ist bestimmt dann in der Kniekehle, eine Zyste. Und ich kam mit starken Schmerzen und meine Schmerzen sind weg. Die Schmerzen sind weg? Ja, ich kann nicht laufen. Konntest du denn? Ja, du konntest gar nicht laufen deswegen. Mit Schmerzen. Ne? Mit Schmerzen? Starken Schmerzen. Okay, und jetzt sind die Schmerzen komplett weg? Na. Lauf mal ein bisschen. Ja, Schmerzen sind weg. Die Schmerzen sind weg. Halleluja. Gerade eben, als sind die Schmerzen weggegangen. Ja. Konntest du denn die Zyste tasten auch? Ja, die kann man tasten. Ja. Okay, schau mal, was ist denn passiert? Ich habe noch nicht geschaut. Du hast noch nicht geschaut? Hast du Angst zu schauen? Ja, mache ich noch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, füll sie. Nehmen sie total weg, Heiliger Geist, mit dir. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Komm, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, denn deine Herrlichkeit, sie füllt die ganze Welt. Halleluja. Das Lamm Gottes auf dem Thron. Ich weiß, es sind noch mehr, die berührt worden sind. Trau dich einfach. Weißt du, es ist wichtig, dass du dein Zeugnis gibst, was passiert ist, wenn Jesus dich berührt hat, weil das komplettiert deine Heilung. Sei nicht zögerlich, sag nicht auch, weißt du, auch wenn es noch nicht komplett, vielleicht ist es so, dass die Symptome noch nicht komplett weg sind, aber Gott ist dabei, dich zu heilen. Dann gib Zeugnis von dem, was passiert, weil dann wird Gott die Heilung komplettieren. Weißt du, weil manchmal ist es so, wir denken dann, oh ja, es muss erst 100% und erst 3 Wochen lang und dann geben wir Zeugnis. Und dann sind wir in Gefahr, unsere Heilung wieder zu verlieren durch Unglauben. Ja? Wir müssen uns darauf stellen, auf das, was Gott getan hat. Halleluja. Wow, Preston, wie geht's dir? Alles gut? Halleluja, preist den Herrn. Aber jetzt fasst es mal, was passiert ist. Halleluja, auch mit der Zyste. Okay, was ist bei dir passiert? Als du aufgerufen hast, wegen der Gedanken, also ob man negative Gedanken haben, erstens habe ich es überhört, also die Kollegin hat mir aufmerksam gemacht, die soll noch vorgehen. Yeah. Und wie du die Hand auf meinen Kopf gelegt hast, habe ich wie gespürt, dass im Kopf wie negative Netzwerke getrennt. Wow, Amen. Das heißt, du warst eine von denen, die mit diesem Quälgeist gequält wurden. Genau, ja. Okay, danke Jesus, Halleluja. Danke. Jetzt spürst du die Freiheit. Ja, also ich spüre, also ich habe das auch gespürt, wie du dass die Hand aufgelegt hast, dass das wie eine Abtrennung von diesen negativen Amen, Netzwerken. Amen. Empfang nur mehr davon. Halleluja. Völlig getrennt. Nicht mehr wieder. In Jesu Namen. Nicht mehr wieder. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wer möchte noch was bezeugen? Halleluja. Gib dir noch die Gelegenheit. Ja, komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Ich hatte wie so ein innerliches Bild, wo ich so, also ich war im Licht und ich hatte innerlich so gesehen, dass wie so Teile von mir, so, die waren grau und die sind ans Licht gezogen worden. Also wie so alte Amen. Anteile also auch von mir, die so frei geworden sind. Oh, danke. Oh, da ist die Gegenwart Gottes, ist stark auf dir. Die Salbung ist stark auf dir. Ah. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Manche Sachen musst du vom Arzt testen lassen. Da gebe ich dir jetzt den Auftrag. Lass es checken. In Jesu Namen. Lass es checken. Halleluja. Geh im Glauben zum Arzt. Verstehst du? Nicht mit Unsicherheit, sondern geh im Glauben. Halleluja. Lass es checken. In Jesu Namen. Danke, Vater. Wenn du über Livestream zuschaust, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Möchte noch jemand was bezeugen? Oh Gott ist immer noch dabei, immer noch zu heilen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Jemand wird an der Schläfe berührt. Du hattest so einen kochenden Schmerz an der Schläfe. Gott berührt dich gerade jetzt. In Jesu Namen. Sei frei und los. In Jesu Namen. Was ist bei dir passiert? Ich hatte mit einem vegetativen Nervensystem Probleme. Auch immer einen starken Druck auf der Brust und ich habe einfach gesehen für mich auch, wie ich ins Licht gezogen wurde, wie Jesus so dastand und er war wie ein Tunnel. Halleluja. Und es war plötzlich, wie wenn ich in so einer MRT-Röhre drinnen liege und von allen Seiten die Lichtstrahlen, die Heilungsstrahlen Gottes kommen. Wow, eingehüllt in der Herrlichkeit Gottes. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Möchte noch jemand was erzählen, was passiert ist? Halleluja. Ja, komm her, komm her. Kann jemand übersetzen für Sie? Genau. Genau. Svetlana, kannst du für Sie übersetzen, was ist passiert? Halleluja. Danke, Jesus. Каждое утро я просыпалась с болью в шее, не могла вот так ее повернуть. Jeden Morgen wachte sie auf mit den Schmerzen auf ihren Nacken. И, ну, я думала, защемила, сделаю упражнение. В прошлую субботу пастор молился на встрече украинской. Also das letzte Mal hast du für sie gebetet im Café der Begegnung. Okay. Теперь у меня ничего не болит, слава Богу. Halleluja. Seitdem hat sie gar keine Schmerzen mehr. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Amen. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus nochmal die Ehre geben. Lass uns nochmal singen zusammen. Halleluja. Denn deine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Lamm Gott. Sage ich im Namen Jesus zu jedem Einzelnen hier, dessen Herr Jesus Christus ist, in dem Jesus lebt, Du bist bevollmächtigt. Du bist beauftragt, zu sprechen. Du bist beauftragt, Sündenvergebung zuzusprechen. Du bist beauftragt, Dämonen zu widerstehen, sie zu bedrohen und ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Du bist beauftragt, in dem Namen Jesus Kranke zu heilen, Gebundene zu befreien, Tote aufzuwecken. Du bist beauftragt. Du bist beauftragt. Oh, du bist beauftragt. Oh, du bist beauftragt. Du bist beauftragt. Du bist beauftragt. Du bist beauftragt. Du bist beauftragt. Oh, du bist beauftragt. Oh, du bist beauftragt. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich. Und ich sage dir, wenn du hingehst, wo auch immer du hingehst, sprich, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heil die Kranken, um zu demonstrieren, dass es die Wahrheit ist. Treib Dämonen aus. Weck Tote auf. Reinige Aussätzige. Halleluja. Halleluja. Und Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir. Und die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Erde. Und diese Welt wird synchronisiert mit dem Himmel. Deine ganze Umgebung, die Menschen um dich herum, deine Familie, deine Nachbarschaft, deine Verwandten, deine Bekannten, sie werden synchronisiert mit dieser selben Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Pass auf, ich empfehle, wir müssen das noch machen. Dreh dich einfach mal ganz schnell zu deinem Nachbarn. Frag ihn mal, gibt es irgendetwas, wo du noch Heilung brauchst oder Befreiung? Und dann keine lange Krankheitsgeschichte, sondern einfach nur, okay, da oder da oder da. Einfach nur ganz kurz. Und dann, pass auf, wenn er gesagt hat, da ist noch etwas, ja, da brauche ich noch Heilung oder Befreiung, dann mach Folgendes. Dann sag einfach, in dem Namen Jesus, sei geheilt. Sprich zu dem Gelenk, sprich zu dem Knochen, sprich zu dem Organ. Sag, Organ, komm in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Sehnen, Nerven, Bänder, kommt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Knochen, kommt in die Ordnung Gottes. Niere, Leber, Herz, komm in die Ordnung Gottes. Gelenk, komm in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sei geheilt. In Jesu Namen. Und jetzt sag ihm ganz schnell. Und jetzt tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Okay? Wenn es irgendetwas gibt, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Das ist jetzt die schnelle Aktivierung der Heilung. Okay? Tu etwas, was du nicht tun konntest. Aktivier es einfach. Aktivier es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oder sag zu ihm, lass es vom Arzt checken. Lass es checken. Lass es checken. Teste es in den nächsten Wochen, teste es in den nächsten Monaten. Durch die Wunden Jesu ist dir Heilung geworden. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Wow, das sind nämlich jetzt nochmal eine ganze Reihe von Wundern, die passiert sind. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Nur ganz kurz, ich möchte einfach nur mal kurz die Hände sehen. Wer hat jetzt alles in diesem Gottesdienst Heilung oder Durchbruch oder ein Wunder in irgendeiner Form bis zu diesem Punkt empfangen? Wink einfach mal mit der Hand. Wink einfach mal mit der Hand. Nur das werden wir sehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da drüben 13, 14. Halleluja. Wink einfach mit deiner Hand. Da hinten auch 15. Danke, Jesus. Halleluja. Überall. Ja, da auch. Halleluja. Preis dir. Lass es mal Jesus die Ehre geben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wort. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Jesus nochmal die Ehre geben. Gut, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus.